Hallo und herzlich willkommen zum 135. Concast-Themen-Podcast. Heute besprechen wir Zero's Tea Time Band 3, den dritten Band des Spin-Offs zu Zero, Toru Amuro, Bourbon, Rei Furuya, der bei uns hier in Deutschland im Mai, am 5. Mai erschienen ist. Ich bin der Lasse, heute an meiner Seite sind der Olli. Hallo Olli. Hallo, alle guten Dinge sind drei wie Band 3. Und Johannes, hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und auch wieder mit dabei ist Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Teeparty. Und wieder mit dabei, last but not least, ist Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo zusammen. Zero's Tea Time Band 3, am 10. April 2019 in Japan erschienen und jetzt, wie gesagt, am 5. Mai 2021 bei uns in Deutschland erschienen von Egmont Manga. Der nächste Teil der Zero's Tea Time Reihe. Wenn ihr die letzten Themen-Podcasts gehört habt, merkt ihr, Egmont veröffentlicht in Deutschland gerade nichts anderes als Zero's Tea Time, quasi. Das lang erwartete Detective-Con Spin-Off, wie es auch hinten drauf steht, gucken wir uns aber zunächst das Cover auf der Vorderseite an. Wir sehen den Band diesmal komplett in schwarz in der Hintergrundfarbe und auch Amuro trägt einige dunklere Klamotten, die er bei seinen Operationen in der schwarzen Organisation vielleicht tragen könnte. Im Hintergrund hat eine nicht näher benannte Glasscheibe eine Kugel abbekommen. Zero's Tea Time und alles andere auf dem Cover, was Farbe hat, ist diesmal in grün gehalten. Das Egmont-Logo, die Zahl, das Detective Conan und der Titel Zero's Tea Time. Takahiro Arai, Original Story Corporation, Gosho Oyama. Und nachdem sich der Trend hier fortsetzt. Wir sehen ja, auf dem ersten Band hatten wir Amuro als Sicherheitspolizist, auf dem zweiten Band hatten wir Amuro als Kellner im Café Poro und jetzt auf diesem Band haben wir Amuro in seiner Rolle als Bourbon. Das finde ich im Prinzip thematisch sehr schön, von der Covergestaltung her. Problematisch wird es dann nur beim Inhalt, denn ohne zu viel zu wegzugreifen, nachdem wir bereits im letzten Band bemängelt hatten, dass die schwarze Organisationsseite von Amuro in diesem Spin-Off, was seine Gesichter beleuchtet, fast gar nicht vorgekommen ist, kommt es in diesem Band gar nicht vor. Und trotzdem ist es hier auf dem Cover drauf, was, ich meine, klar, sie haben dieses Motiv durchgezogen, aber irgendwie habe ich mich beim Lesen dann gefragt, ja, das Cover hat aber ein bisschen was gezeigt, was wir nicht im Band zu sehen bekommen hatten. Ich finde es ja tatsächlich sehr schön, dass im Hintergrund wieder Glas zerspringt. Das hatten wir auch bei den Conan-Manga schon mindestens zweimal, zumindest in jüngerer Vergangenheit. Einmal bei, ich glaube, Masumi Seras Debütband 73 und auch ganz kürzlich irgendwo bei einem Band hatten wir zersprungenes Glas drauf, aber das war immer größer zersprungen. Hier ist es ein gezielter Einschuss, wie man es nur von einem Mitglied der schwarzen Organisation kennen kann, nämlich Korn oder Rye, aber nicht Bourbon. Doch, vielleicht auch von Bourbon. Ja, finde das Cover sehr passend, auch im Vergleich zum japanischen Original. Sehr stimmig und ja, genau, nichts falsch gemacht. Auch wenn, wie du schon sagtest, Lasse, die Seite der schwarzen Organisation letztes Mal zu kurz kam und ob sie dieses Mal zu kurz kam, das werden wir noch analysieren, aber ich glaube, sie kam zu kurz. Also ich muss ja sagen, ich mag das mit dem Schwarz, das sieht irgendwie sehr edel aus. Allerdings, so von dem, was drin ist, muss ich sagen, fand ich vorher die in Weiß gehaltenen ein bisschen besser, weil das wirkte irgendwie so ein bisschen freundlicher als jetzt diese Schwarze. Und diese Freundlichere, das hat sich dann auch besser in den Kapiteln wieder gespiegelt als jetzt diese Seite. Deswegen, ja, also ich finde es cool, sieht schön aus, macht was her, wirklich sehr edel, aber ja, es gibt vielleicht nicht, wie ihr es hier schon gesagt habt, den Inhalt wieder so. Das macht auch ein bisschen, finde ich persönlich, diesen einheitlichen Look der Zero's Tea Time Reihe ein bisschen kaputt, weil vorher die Bände immer schön in weiß waren und auch Band 4 wird aller Voraussicht nach auch in Deutschland wieder weiß sein, nur Band 3 eben in schwarz. Bei den Conan-Bänden haben wir immer diese Mauer im Hintergrund, warum auch immer es eine Mauer ist, aber es ist eine Mauer. Bei Zero's Tea Time hatten wir eigentlich immer weiße Bände, nur hier ist es dann ein schwarzer Band geworden. Natürlich, schwarze Organisation, ich verstehe schon, aber man hätte die Möglichkeit gehabt, weiß so zur Farbe von Zero's Tea Time zu machen, ist es jetzt nicht geworden. Also zumindest, naja, wenn Band 3 die einzige Ausnahme bleibt, könnte es trotzdem noch die Farbe sein, aber man hätte es auch hier weiß machen können, finde ich. Ja, ich war ja tatsächlich sehr überrascht, dass der Band plötzlich schwarz war, weil ich ja die japanischen Bände so nicht kenne und deswegen dachte ich, euer Zero's Tea Time, Farbe weiß, wird komplett so durchgezogen. Auf einmal komplett schwarz hier alles. Dachte ich, wie kommt das denn jetzt zustande? Und dachte dann auch, naja, wenn das so neben den weißen Bänden steht, sieht das vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Also so jetzt von der Grundfarbe her, also rein, wenn man den Band vor sich hat, finde ich es gar nicht so störend. Nur halt jetzt dann im Regal in der Kombination muss man schauen, ob man sich dann dran stört oder nicht. Also ich weiß nicht, ich finde das Konzept nicht ganz so klug, weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass das im Regal steht und man steht davor als potenzieller Kunde, dann sticht einem ja zwischen weißen Bänden der schwarze ins Auge. Wenn man den dann deswegen auswählt und dann ist der Inhalt noch nicht mal mehr, also man erwartet ja dann vielleicht auch eher was, naja, nicht ganz so harmonisches von den Storys her, oder man würde dann wirklich dann erst recht auf einen etwas mehr organisationsbezogenen Inhalt schließen, dann wird man da an der Stelle von dem Cover und von dieser Farbgebung erst recht viel geleitet. Also das finde ich halt tatsächlich auch sehr problematisch. Ich weiß halt nicht, ob man danach gehen kann. Dazu kenne ich mich zu wenig mit dem Käuferverhalten aus, aber mir wird das zumindest dabei einfallen. Und mich stört noch eine Sache tatsächlich an dem Cover. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich finde den Gesichtsausdruck von Amuro so komisch tatsächlich auf der Zeichnung. Ich habe das Gefühl, die Augen wirken freundlicher, als er wirken soll auf dem Bild. Und ich habe mir auch alte, also andere Kapitel angeguckt, in denen dann halt eher so dieser, sagen wir mal, hinterhältige Gesichtsausdruck oder bösartigere Gesichtsausdruck von Amuro gezeichnet sind und irgendwie passen die Augen nicht dazu. Also das fand ich irgendwie sehr skurril. Also tatsächlich gefällt mir das Cover, also das Coverbild selber bisher am schlechtesten. Ich weiß gar nicht, ob sich das aus den Skizzen heraus ergeben hat, aber wer hat denn dieses Cover gezeichnet? Ist das jetzt eine Zeichnung von Kusho oder ist das rein Arai-Zeichnung? Nein, das ist, nein, das ist eine Arai-Zeichnung. Sieht man auch ziemlich deutlich, finde Ja, ich. gut, Also. ne, das hätte ich mir nämlich auch gesagt. Ich wollte jetzt nur nichts Falsches sagen, dass ich jetzt dann doch in die falsche Richtung gehe. Ja, ich finde mich auch so von der Proportion so ein bisschen. Ich muss mich auch sagen, mir so von im Vergleich zu den anderen, ich habe die jetzt nochmal daneben gelegt, muss ich auch sagen, dass das so ein bisschen, ja, nicht so das Optimale, nicht so die optimale Zeichnung ist, finde ich. Aber das ist Geschmackssache, ne? Um die ersten drei Bände zu vergleichen, finde ich tatsächlich persönlich sehr schwierig, weil, also gerade der erste Band oder das Motiv auf dem ersten Band, das ist für mich so sinnbildlich für Zero's Tea Time, weil, ne, als der Band rauskam, war das überall zu sehen und das ist so Zero's Tea Time für mich, wie eben bei Band 1 von Detektiv Conan. Ihr wisst, wie der Conan dort aussieht. Das ist einfach so dieses Bild von einem Conan-Manga, was man sieht. Es wird ja auch bei Conan Weekly immer auf den Titelseiten benutzt. Das zweite Covermotiv von Zero's Tea Time gefällt mir auch außerordentlich gut. Und das dritte dann so, ja, es ist ein schönes Motiv, ein gutes Motiv. Ja, aber würde ich jetzt auch nicht in den Himmel loben. Aber es ist natürlich klar, dass bei den ersten drei Bänden diese verschiedenen Seiten von Toru Amuro, Rei Furuya, Zero in den Vordergrund gerückt werden soll, wie Lasse das auch schon sagte. Gut, wenn wir dann auf dem besagten Buchrücken gucken, sehen wir alle Elemente vom Cover nochmal repräsentiert. Das, ich weiß, das ist immer so ein bisschen Kleinigkeit mit dem Buchdruck und der Buchbindung. Aber es ist bei mir so, dass das C von dem Conan auf dem Buchrücken ein bisschen aufs Cover übergeht. Ja. Ja, Kleinigkeit, aber naja, ich habe es sofort gesehen. Vielleicht gucke ich auch zu genau hin. Auf der Rückseite weiterhin Mystery, oben als Genrebezeichnung. Hatten wir auch schon in den letzten Bänden darüber gesprochen, dass der Band das zwar nicht ganz erfüllt, aber das vermutlich gemacht wird, damit in Buchläden es bei den anderen Detektiv-Con-Manga steht, die in der Mystery-Sparte stehen, im Manga-Regal. Das lang erwartete Detektiv-Conan Spin-Off, auch ein Multitalent wie Zero, das regelmäßig in actiongeladene Krimi-Fälle verwickelt wird, verbringt hin und wieder ein paar unbeschwerte Tage. Doch egal wie alltäglich die Herausforderung auch sein mag, Zero ist immer mit Herzblut dabei. Und diesmal erleben wir ihn von seiner nostalgischen Seite. Und darunter sehen wir eine kleine Farbzeichnung von mordsgutem Ramen mit Gyoza und einem Drink daneben. Egmont Manga Logo www.egmontmanga.de. 7 Euro in Deutschland, wie auch bei den anderen Bänden, der österreichische Preis nicht mehr mit angegeben. Und die Schweiz hat keine Buchpreisbindung. Wenn wir den Band aufschlagen, erwartet uns erstmal noch quasi die Zwischenseite, Zero's Tea Time, Takahiro-Arai. Wie immer auch weiterhin das, der Titel von Gosho Aoyama hier, Originalkonzept in Kooperation mit. Dort auf Deutsch, nicht auf Englisch, wie auf dem Cover. Und wir sehen eine schwarz-weiße Abbildung von einem Teil von einem Weekly Shonen Sunday Cover von Amuro, wie er in einem Regen aus Ginkgo-Blättern steht. Davon sieht man in dieser Abbildung nur noch ganz wenig leichte kleine Fetzen von den Blättern, leicht abgeschnitten. Eine Seite weiter, das Inhaltsverzeichnis erneut mit einer anderen Cover-Farbzeichnung im Original. Hier bei unseren Bänden schwarz-weiß, so wie es hier verwendet wird, in der Charakterübersicht, wo uns Toru Amuro, Haro, immer noch Shuichi Akai, Atsuza, Yuya Kazami, Midori Kuriyama und Reiko Tsuruyama vorgestellt werden und diesmal erstmals Katsumasa Ogura, den Chef des Mordsguten Ramen Restaurants, den wir aus den regulären Detektiv-Con-Bänden auch kennen. Wird die alte Dame nicht auch zum ersten Mal vorgestellt? Hatten wir. Oder war die in Band 2 vorne schon mit bei? Ich meine, die war noch nicht vorne bei Band 2 mit bei. Das stimmt tatsächlich nicht. Ich hätte gedacht, sie war da schon, aber da war sie tatsächlich noch nicht. Ja, Shuichi Akai, hatten wir ja schon im letzten Mal drüber gesprochen. Vor allem, warum dann nicht Elena Miyano und Shuichi Akai rausnehmen? Vor allem, weil sie ja wirklich gar nicht erklärt wird diesmal. Und ich glaube, beim letzten Mal auch schon nicht. Stimmt, ja. Das hätte in der Tat viel mehr Sinn gemacht. Und ja. Ja. Oder sogar noch die Angestellte im Ramenladen, Sayo Hashi, die hätte vielleicht auch noch da reingekonnt. Zumal sie auch in mehreren Kapiteln vorkommt. Also Shuichi Akai, das bleibt ein Rätsel, warum der hier enthalten ist. Eine Seite weiter haben wir das Menü des heutigen Zero's Tea Time Bandes. 10 Kapitel, wie so üblich. Die Kapitel jeweils mit meistens 12 oder vielleicht mal einer Seite mehr, wenn es Farbseiten gab, die natürlich im Band nicht abgebildet werden, wie immer in japanischen Bänden. Und wir gehen gleich mal rein ins Inhaltliche und ich stelle jetzt erstmal das erste Kapitel vor. Time 1, Flucht ist die beste Verteidigung. Midori Kuriyama wird abends beim Nachhausegehen von einem Stalker verfolgt und der sie auch physisch angeht. Sie kann dann gerade noch so wegrennen, aber er greift auch was von ihrer Handtasche, wo ich dachte, das hat noch irgendeine Relevanz, aber hat es nicht. Midori erzählt dann am nächsten Tag im Café Poirot davon, wie furchtbar das war und so. Und sie möchte gerne etwas mehr über Selbstverteidigung lernen von Amuro, der super stark ist. Sie lernt dabei auch etwas von Azusa, die ihr einen Handkantenschlag empfiehlt, weil sie in Anlehnung an den Fall, wo ihr Bruder zum ersten Mal im Manga vorkam, sich danach ein bisschen über Selbstverteidigung schlau gemacht habe. Jedoch Amuro sagt, ja, Handkantenschlag, okay, aber wenn man das nicht geübt hat und so und es dann versucht, ist in der realen Situation auch irgendwie problematisch. Deswegen, hey, im Zweifelsfall weglaufen ist immer noch die beste Option, auch rumschreien, auch einfach Hilfe, es brennt schreien, damit man möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt. Amuro begleitet Midori dann auch auf dem Nachhauseweg und macht diesmal quasi so ein bisschen scheinbar ein anderer Heimweg als sonst, wie Midori sagt. Und sie verabschieden sich an einem Bahnübergang und quasi während die Schranken noch runtergehen und Midori ist auf der einen Seite und Amuro auf der anderen Seite und sich Midori von ihm verabschiedet, sieht sie noch den Stalker hinter Amuro. Doch dann kommt plötzlich der Zug und Midori sieht nichts mehr, was Amuro die perfekte Gelegenheit gibt, um den Stalker komplett fertig zu machen und zu fesseln. Und nachdem der Zug weg ist, so zu tun, als wäre nichts gewesen. Nö, ach Midori, ne, schönen Abend noch, ne, tschüss. Und dann ruft er Kasami an, um den Stalker verhaften zu lassen. Am nächsten Tag Naja, einige Zeit später, es sind ein paar Tage vergangen, weil Midori erzählt, dass der Stalker nicht mehr zu sehen war, ist sie einerseits froh, andererseits findet sie es auch schade, dass sie ihre Selbstverteidigungsübung nicht an ihm ausleben konnte. Ja, nettes kleines Kapitel zum Einstieg, ein bisschen düster zum Einstieg zumindest, aber auch dadurch sehr atmosphärisch und gerade die klimatische Szene am Ende dann mit dem Zug, der dann die Sichtbarriere quasi bildet, am Vorbeirauschen, gibt Arai eine gute Chance, mit seinem Artwork und seiner Panel-Komposition ein bisschen was herzumachen. Und ja, ein bisschen spannender, actiongeladenerer Einstieg in diesen Slice of Life-Band. Man hätte natürlich ein schönes Crossover schaffen können zwischen Zero's Tea Time und der Täter ist Herr Hansawa, was in Deutschland noch nicht erhältlich ist. Wenn man den Täter in diesem Fall ein bisschen umfunktioniert hätte, ist nicht so gewesen. Ich finde den Fall tatsächlich auch sehr gut, schließt sich locker, ist was passiert und bringt die Story, wenn man hier in Zero's Tea Time von einer Story sprechen kann, so ein wenig voran und ja, ganz unterhaltsam. Man lernt ein bisschen was, netter Nebeneffekt, also genau das, was wir so von Zero's Tea Time kennen und genau. Ja, aber der Herr Hansa war, der ist ja kein wirklicher Verbrecher und wird ja nicht mit einem Messer auf jemanden losgehen. Da kenne ich das Spin-off natürlich nicht gut genug, aber wenn du das so sagst, dann ergibt es vielleicht Sinn, warum das Spin-off. Ja. Also Herr Hansa war in dem Spin-off ist halt eine echte Person. Er ist halt eine Person, der halt aussieht wie so eine Täter-Silhouette, aber er ist eigentlich kein Verbrecher oder will keiner sein. Ah. Aber alle halten ihn für einen, weil er wie eine Verbrechersilhouette aussieht. Ah, das ist der Witz. Okay, jetzt verstehe ich es auch. Gut. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Freut euch darauf, wenn dieses Spin-off jemals in Deutschland erscheinen sollte. Ich glaube, dazu muss die Zero's Tea Time erstmal außergewöhnlich gut verkaufen. Ja. Ja, und dann kommt ja erstmal noch White Police Story, aber wir greifen zu viel vor. Ja, ich war ja tatsächlich überrascht. Vom Anfang sozusagen, weil ich dachte ja, dass Midori mit Amuro sprechen möchte, um seine Detektiv-Ermittlung zu nutzen sozusagen, weil sie eben gemerkt hat, dass der Täter ihr diesen Anhänger, sage ich mal, geklaut hat, von dem Lasse ja schon gesprochen hat, der aber nicht mehr relevant ist. Und ich dachte, das wird auch wichtig, weil der so offensichtlich geklaut wurde. Aber nein, und dann will sie auch gar nichts von Amuro in dem Sinne, zumindest was die Ermittlung angeht, sondern eben nur, dass sie Selbstverteidigung lernt. Also war sehr überraschend, aber hat mir auch sehr gut gefallen, auch dass Azusa da mitmischen kann, sage ich mal, und von ihren Erfahrungen berichtet, dass auf den Fall von damals angespielt wird. Sehr schön. Und ja, dann am Ende fand ich noch sehr schön die Ergänzungszeichnung auf der nächsten Seite, wo man dann auch genau sieht, wie Azusa Midori diesen Schlag dabei bringt, anscheinend mitten im Café. Also fand ich sehr schön die Zeichnung als Ergänzung. Mir ist gerade was aufgefallen, ich weiß nicht, ob das ein Kontinuitätsfehler ist, aber ihr wird ja dieser Anhänger abgerissen, aber auf der Seite danach, wo Amuro sie fragt, was sie denn alles dabei hat, da ist an der Tasche noch ein Anhänger zu sehen. Ich weiß jetzt nicht. Naja, aber der sieht ja deutlich anders aus. Ja, und ich glaube, das ist dieser Taschenalarm, ist das, glaube ich, den sie anspricht. Wahrscheinlich so ein Ding, was so piept. Okay, ja gut. Also für mich der erste Anhänger, der abgerissen wird und den der Täter in der Hand hat, oder die Täter-Silhouette, sieht für mich auch tatsächlich aus, eher fast könnte ein USB-Stick sein. Und ich hätte gedacht, dass das halt vielleicht auch irgendwas ist, weil Eri wird ja auch erwähnt, dass Midori nicht zu Eri damit nicht belästigen will, weil sie sich auf einen wichtigen Fall vorbereitet und so. Und da hätte ich irgendwie gedacht, dass es mit dem USB-Stick dann vielleicht zur Sprache kommt, weil da irgendwas drauf war, was sie für den Fall braucht und deswegen Amuros Hilfe braucht. Aber dass der Täter ja da am Anfang irgendwas entrissen hat, ist nicht relevant, war vielleicht noch, als das Kapitel irgendwie designt wurde, in irgendeiner Revision war das vielleicht mal wichtig, aber dann nicht. Naja, komisch, aber. Ich hatte mir auch darüber Gedanken gemacht, über diese Szene und hatte das auch erst als USB-Stick vermutet und vielleicht sind wir da einfach zu Detektiv Conan geschädigt, dass wir dann mit jedem Detail noch irgendwas vermuten. Es kann natürlich auch einfach sein, dass das zeigen soll, da wie nah der Täter Midori schon gekommen ist. Ne? Das könnte ich mir noch so irgendwie so vorstellen, dass es das wirklich schon der da schon dran gegriffen hatte und so. Also das könnte ich mir jetzt als einziges vorstellen, dass das noch irgendwie von Relevanz ist. Ansonsten muss ich sagen, ich fand es eigentlich auch einen guten Einstieg, dieses Kapitel. Muss aber sagen, was mir hier so aufgefallen ist, und das zieht sich noch ein paar späteren Kapiteln, ist das auch so, dass das irgendwie so auch nicht Slice of Life ist, nicht Mystery ist, sondern eher wie so ein Ratgeber wirkt, wie man sich in bestimmten Situationen verhält oder was man machen muss, so ein Lebensratgeber. Hier in dem Fall halt, wenn man von einem Stalker verfolgt wird, und dass da einfach irgendwie drumrum unter über solche Leben oder so solche Hinweise dann so ein Fall drumherum gebaut wird, hatte ich hier sehr stark den Eindruck, das muss jetzt nicht zwingend was Schlechtes sein, wenn das drumherum dann spannend ist. Ja, so, das ist mir aber hier so ziemlich aufgefallen, halt durch diese ganzen Tipps, wie man sich verhält und dass man Selbstverteidigung nicht anwenden soll, wenn man es nicht trainiert und lauter so ein Kram. Also das ist mir hier so ein bisschen deutlich aufgefallen und später zieht sich das nochmal durch andere Kapitel. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob das so eine gute Entwicklung ist, aber müssen wir mal sehen. Ansonsten, was ich auch gut gefunden habe, war, was Olli schon angesprochen hat, diese Zeichnung auf der nächsten Seite, wo die dann nochmal da im Café diesen Handschlag üben oder auch die Szene, wo Azusa zuerst den Handschlag einfach so ausführt und Midori sich so erschreckt und so, fand ich auch ganz cool. Ja, guter Einstieg, würde ich sagen. Was mir so oder was mich ein bisschen gestört hat, also grundsätzlich finde ich die Geschichte tatsächlich auch eine der spannenderen, aber was mich so ein bisschen, also was ich schade finde, ist halt, wenn man das Kapitel halt schon mit Flucht ist die beste Verteidigung benennt und dann auch in der Mitte diesen Spruch bringt, finde ich halt irgendwie, dass dann so die, ich weiß nicht, das passende Ende dazu fehlt, weil am Ende tut dieser Spruch ja gar nichts mehr zur Sache. Das fand ich halt irgendwie so ein bisschen komisch, so jetzt beim zweiten und dritten Mal lesen, dass dann halt gefühlt an der Stelle endet der Teil so, Flucht ist die beste Verteidigung mit den Ratschlägen und dann kommt danach nochmal dieser Amuru-Teil, in den er da sich um das Schnappen des Täters sozusagen kümmert. Also ich weiß nicht, irgendwie passte das meiner Meinung nach, vielleicht bin ich da aber auch zu kritisch, passte das eigentlich nicht so zu dem Kapiteltitel. Ja, Flucht ist die beste Verteidigung, außer du kennst jemanden, der Amuro heißt, dann fragt Amuro und der entledigt sich dem Stalker, ja. Das ist mein Motto. Wow. Dieses Ratgebermäßige, was Johannes angesprochen hat, ist natürlich auch etwas, was Detektiv Conan ganz gerne mal macht. Gerade in Fällen, wo es nicht um einen Mord geht, sondern eher um halt so einen Rätselcode oder irgend so eine Suche. Mir fällt zum Beispiel da ein, dieser Fall mit dem Vertretungslehrer, wo sie dann Katzenbabys finden und Conan erklärt, wie man Katzen richtig Milch gibt, dass man nicht einfach so richtig Milch geben kann. Nur bei Detektiv Conan passiert das halt so eingebettet in so einen meistens Mehrkapitelfall, wo die Kapitel auch jeweils 16 Seiten haben und nicht 12 und wo es dann nur ein Kapitel ist. Deswegen ist das halt sowas, oh ja, Conan gibt hier mal wieder so eine Info zum Besten und dann geht es irgendwie so weiter. Und bei Zero's Tea Time ist dann ja quasi fast nichts anderes mehr als Inhalt da, weswegen es da ein bisschen auffälliger ist. Gut, hier mäßig, aber nicht mit einem Handklatschenschlag, sondern einfach mit einem normalen Umblättern, kommen wir zu den nächsten paar Kapiteln. Und das fängt an mit Time Nummer 2, Mr. Poirot, und über diese Kapitel erzählt uns jetzt Wiebke etwas. Ja, es wird richtig nostalgisch auf eine gewisse Art und Weise, denn wir starten im Café Poirot und befinden sich zwei Gäste, die von Azusa bedient werden, und zwar eine Mutter mit ihrem Sohn. Und vielleicht fällt es den meisten nicht auf den ersten Blick auf, aber wir kennen das Kind tatsächlich. Und als dann die Mutter sich verabschiedet und sagt, dass sie jetzt als nächstes noch Katzenfutter für die Katze des Sohnes, Akira heißt sie, kaufen gehen, dann dürfte es vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass es sich bei dem Jungen und den ersten Klienten sozusagen der Detective Boys handelt, also aus Band 6, der mit der damals die Detective Boys darum bittet, seine Katze zu suchen und dadurch dann zu einem etwas längeren Mordfall führt. Und dieser Junge, der entschließt sich, kurz vorm Verlassen des Cafés noch einmal zu Azusa zurückzurennen und bittet sie um etwas, was etwas geheim gehalten wird, woraufhin Azusa ihn aber an Turo weiterleitet, was er jetzt nicht so gut findet. Auf der nächsten Seite sehen wir dann, dass es sich bei der Bitte um eine Bitte ums Beibringen vom Fahrradfahren handelt. Und der Junge kann offensichtlich also noch nicht Fahrrad fahren und plant aber eine Fahrradtour mit seinen Freunden zu machen und möchte es dafür lernen. Und Toru ist jetzt der Auserkorene, der ihm das beibringen darf. Das tut oder versucht Toru auch. Am ersten Tag scheinen sie damit noch nicht erfolgreich zu sein. Und der Junge ist am Ende des Tages sehr frustriert, weswegen er sagt, dass er da nicht mehr üben möchte. Als Belohnung gibt ihn Amoru dennoch einen Aufkleber, sagt aber dazu, dass er wohl nur einen Aufkleber bekommt, was bedeutet, dass er mehrere hat. Und es ist ein Kamen Rider Aufkleber. Wer sich erinnert, damals hatte dieser Junge auch den Detective Boys als Belohnung für die Suche nach der Katze dieser Aufkleber angeboten. Dann switchen wir zum nächsten Tag, wo der Junge natürlich wieder im Café steht, weil er ja Aufkleber bekommen hat und doch weiter Fahrradfahren lernen möchte, was dann auch geschieht. Nur scheint es nach mehreren Trainingsstunden immer noch nicht von Erfolg gekrönt zu sein, woraufhin Amoru ihn erneut aufmuntert und es noch einmal versucht. Hierbei kommt es zu einem Flashback von Amoru daran, wie er selber Fahrradfahren gelernt hat. Und zwar hat ihn niemand Geringeres als Elena Miyano Fahrradfahren beigebracht. Und das sieht man dann auch in der Rückblende. Und genauso von Erfolg gekrönt wie damals schafft es nun auch der Junge, dem Amoru versucht, das Fahrradfahren beizubringen, Fahrradfahren zu lernen. Und dann sieht man am Ende noch einen Ausblick, dass diese Fahrradtour ein Erfolg war und und der Junge zeigt seinen Freunden die Kamen Rider Sticker, die er bekommen hat. Das ist das zweite Kapitel. Im dritten Kapitel mit dem Titel Auf keinen Fall nachmachen, was wahrscheinlich auch wieder ein Hinweiskapitel wird, in dem Sinne, geht es um Skifahren. Und zwar befinden wir uns in der Präfektur Gunma, im Skigebiet. Und scheint Toru als Skilehrer für eine Skischule engagiert worden zu sein. Und zwar als Vertretung für Kokoro Mori, der nicht kommen kann und deswegen bei diesem Event nicht dabei ist. Wir sehen eine kurze Einblendung, in der Toru nach erfolgreichem Training oder nach erfolgreicher Demonstration mit Kasami telefoniert. Was genau es damit auf sich hat, das werden wir im nächsten Kapitel noch erfahren. Und dann ist die Geschichte auch schon beendet. Die wird auch rechtzeitig beendet, weil ein Schneesturm aufzieht. Aber dann fällt, wie es nicht anders sein kann, auf, dass ein Junge fehlt. Und über GPS wird dann auch der Standort des Jungen also auch herausfindig gemacht und allerdings scheint es eine Schwierigkeit zu geben, wie man an diesen Standort herankommt, woraufhin Amoru losprescht, um den Jungen zu retten. Er findet ihn dann auch und in einer Art halsbrecherischer Abfahrt bringt er ihn dann auch zurück und unter anderem ist es bei dieser Abfahrt auch vonnöten, dass er über ein Tal springt mit den Skiern. Also es ist hochdramatisch und vielleicht auch ein kleines wenig übertrieben. Aber am Ende ist der Junge sicher angekommen und erzählt natürlich seinen Freunden euphorisch von dieser Huckepack, dieser total krassen, aufregenden Abfahrt. Und natürlich wollen dann alle anderen Kinder auch einmal Huckepack genommen werden, was Amoru dann aber zu verhindern weiß, indem er sich entschuldigt und wieder auf den Weg zurück nach Hause macht. Und damit sind die beiden Kapitel auch schon zusammengefasst. Ich wollte direkt mit einer Frage starten, weil ich mir, was die zeitliche, die chronologische Reihenfolge etwas unsicher bin. Die Sticker, die er bekommt von Amoru, das sind ja nicht diejenigen, die er den Detective Boy jetzt anbieten kann. Das passt ja chronologisch gar nicht. Ich verstehe, also das heißt, also es müsste ja, ist ja, glaube ich, einfach nur eine Anekdote sozusagen, also eine nostalgische Idee, die Sticker hier reinzubringen. Oder? Ja. Ja, gut. Würde ich sagen. Gut. Okay, dann komme ich einfach schon mal zur Bewertung von meiner Seite aus. Also ich fand den Fall tatsächlich, den ersten von den beiden, das Kapitel 2, sehr, sehr süß. Ich fand es gut mit der Anspielung, mit diesem großen Nostalgieeffekt. Auch die Erinnerung an Elena Miyano fand ich wieder sehr schön. Es gefällt mir sehr gut. Das dritte Kapitel dagegen, das weiß ich nicht. Das ist auch schon wieder dieses actiongeladene und doch sehr, sehr übertriebene, was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt. Aber schlecht erzählt ist es deswegen auch nicht. Von daher finde ich, dass es durchaus lesenswert ist. Nur finde ich halt dann das Kapitel 2 tatsächlich ein bisschen besser. Ja, es ist so, Amuro ist in diesem Spin-off natürlich schon sehr perfekt. Das haben wir ja auch schon in den vorherigen Bänden festgestellt. Aber ich finde so jetzt, so gerade im dritten Kapitel, wird es dann sogar nochmal eine Stufe höher gestellt von Amuro ist ziemlich perfekt zu Amuro ist im Prinzip ein Superheld. Und er macht hier mal eben kurz einen Stalker fertig und dann bringt er noch ein Kind süß Fahrradfahren bei und dann macht er die krassesten Schießstunts, um ein Kind ins Krankenhaus zu bringen. Und das wird im Band auch noch ziemlich so weitergehen. Was, ja, also, das ist natürlich auch, also klar, das Spin-off ist ein bisschen nicht, ist so ein bisschen anders vom Ton her und so. Und diese Darstellung von Amuro haben wir auch schon in vorherigen Bänden festgestellt. Natürlich sehr viel Fanservice und so. Aber ich finde gerade mit diesem Skikapitel, das war ein Moment, wo ich gelesen habe, okay, Amuro ist jetzt, das ist einfach nochmal eine Stufe drüber. Und ja, ist natürlich auch super cool und so und toll gezeichnet und alles. Aber ja, das ist, es hat mich schon irgendwie so ein bisschen, also es ist ja eigentlich nichts verkehrt daran so. Es ist eine coole kleine Geschichte und so. Aber irgendwie stört es mich trotzdem. Und auch die Einbindung von Elena Miano, das ist so, weniger ist auch so ein bisschen mehr. Also klar, Elena Miano war eine wichtige Person und so. Aber haben wir die Verknüpfung jetzt auch noch wirklich gebraucht, dass sie jetzt Amuro auch noch Fahrradfahren beigebracht hat? Also irgendwie, dann habe ich so die Angst, dass das so ist, dass hier in Zukunft einfach jedes irgendwie, irgendwas, was Amuro in der Kindheit gemacht hat, hatte irgendwie immer Elena-Bezug. Das brauche ich nicht. Und also, I guess, schöner Moment hier so, aber Bei dem Kapitel mit dem Skifahren finde ich tatsächlich, merkt man so ein bisschen, dass man dieses Zero's Tea Time ja, Vorgehen so ein bisschen intus jetzt hat, weil genau als in dem Moment, als es hieß, dass dieser eine Junge eben abseits irgendwo, naja, zurückgeblieben ist, weiß man genau, ah, jetzt wird Zero um die, oder Toro um die Ecke kommen. Und ja, den in einer halsbrecherischen Aktion retten. Und genauso passiert es dann ja auch, weil man ja genau weiß, wie du schon sagtest, Lasse, Toro ist hier der Superheld, er kann alles, er schafft alles, wenn er nur will und nicht aufgibt. Ja, also das Kapitel hat mir auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Trotzdem sehr schön und auch die Meisterdetektiv Kogoro Moris Skischule ist natürlich sehr schön und zeigt mal wieder, ja, wie Kogoro Mori über alle Berge gelobt wird, über die Berge von Gunma wohlgemerkt. Auch wenn ich mich frage, warum er so eine Skischule hat und na, was sonst. Den Bezug zu Elena finde ich tatsächlich sehr schön und auch, dass er mal seine nette, freundliche Seite zeigt und dem Kind eben das Fahrradfahren beibringt. Das hat mir schon eher gefallen. Auch wenn, ja, das jetzt nicht das herausragendste Kapitel ist, aber ich finde schön die Anlehnung an den Conan-Original-Manga, das hat mir sehr gut gefallen. Also, dass der kleine Junge schon mal aufgetaucht ist. Die Anlehnung mit Elena fand ich auch hier sehr passend, muss ich sagen. Also hat mich nicht so gestört. Hätte nicht sein müssen. Aber unpassend fand ich es jetzt auch nicht. Und ja, also beide Kapitel, ja, in Ordnung. Also ich möchte dazu noch sagen, also zu der Sache mit Elena, ich sehe das auch so ein bisschen wie Lasse, dass das weniger ist mehr. Und ich habe auch die Befürchtung, dass das entweder mit Elena dann zusammenhängt oder mit Scotch oder so, damals in der Kindheit, wenn wir da irgendwelche Flashbacks haben, dass wir dann irgendwie nur die zu sehen bekommen oder so, was ich jetzt auch irgendwie nicht so gut fand oder gut fände. Und ja, also es war jetzt hier, fand ich es jetzt nicht so dramatisch oder so schlimm oder schlecht, dass es eingebaut wurde. Im Gegenteil, ich freue mich dann, wenn Elena Miano nur zu sehen ist, auch in so einer Rolle. Und auch die Zeichnungen sind natürlich auch sehr schön, auch dieses Lächeln und so. Also das hat mir schon gut gefallen. Und insgesamt das, was ihr schon gesagt hattet mit der Anspielung auf Detektiv Conan Band 6. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Kind wiedererkannt, aber ich konnte es nicht direkt zuordnen, auch als ich gesehen habe Band 6. So, ich wusste, das ist irgendwo vorne, aber musste dann auch nochmal im Wiki nachgucken, in welchem Fall das war. Und da wusste ich wieder, okay, es ging um die Katze, die bei den Zwillingsbrüdern und war dann blutbefleckt und ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja, das war wirklich nochmal eine schöne Sache, so diese kleinen Easter Egg, sage ich mal, für Detektiv Conan-Fans, die da drin waren, und dass das natürlich ein Happy End hat. Sehr schön. Und bei diesem Schiefer-Fall muss ich sagen, was ich so ein bisschen. Also erstmal drei Kreuze machen, dass das Meisterdetektiv Kokoro Moris Skischule, dieses Event quasi ausgefallen ist, und dass Kokoro nicht den Kindern Skifahren beibringt, weil dann wären wahrscheinlich alle Kinder verloren gewesen. Aber was ich generell komisch fand, war, dass Toru dann nicht aufgefallen ist, dass irgendwie überhaupt ein Kind abhanden gekommen ist, weil das passt dann halt irgendwie doch nicht so in dieses Superman-Image, dass er das irgendwie da nicht mitbekommen hat. Also ich habe das so verstanden, dass das ein Kind wäre, was auch in seiner Gruppe war. Deswegen fand ich das ein bisschen komisch, dass ihm das nicht aufgefallen ist, dass auf einmal ein Kind fehlt. Macht ihn natürlich dann ein bisschen menschlicher, aber es passt halt nicht insgesamt in dieses Superhelden-Image. Das hat mich daran so ein bisschen gestört. Und ja, dann wieder diese Action-Sache, dann dieses, ja, du hast ja ausgeartet, dann kommt schon wieder dieses lehrhafte, ratgebermäßige, so, ja, das hast du gut gemacht und ja, weiß ich nicht, so, also keine Ahnung, ich fand das kommt dann hier wieder so ein bisschen raus und dann diese Action-Szene mit dieser Klippe, ja, ein geübter Skifahrer, ein Profi-Skifahrer, der schafft das vielleicht in einem von 10 Fällen, der irgendwie so Lawinenfahrten macht, keine Ahnung, also ja, war eher dann das schlechtere Kapitel gerade im Vergleich mit dem vorherigen. Nicht, dass er das Kind absichtlich dort zurückgelassen hat, um seine genialen Künste zur Show zu stellen, aber das würde ja auch keiner sehen. Also von daher hätte das keinen Sinn ergeben. Ich glaube, es soll wahrscheinlich so sein, dass es ein Kind einer anderen Gruppe ist, wo er nicht hauptsächlich für zuständig war. So kam es auf, wirkt es zumindest auf mich. Ja. Der Veranstalter sagt ja noch: Ah ja, Kinder, schön, ihr seid alle vollzählig, ne? Also dann könnt ihr jetzt zurückgehen und erst danach fällt überhaupt einem anderen Kind auf, dass sie nicht vollzählig sind. Also dieser Organisator hat auch viel Glück, dass Amuro gerade da war. Ja, Kogoro hätte wahrscheinlich den Schießstand nicht so hingekriegt. Ich erinnere mich da Nee, immer an der diese, fällt in den Baum. ja, diese eine Szene, wo ich glaube, Randy ihm auf die Schulter klopft und er dann so losdüst mit Ja. dem Ski den Berg runter und dann, oh Gott, oh Gott. Ja. Mit Kogoro, glaube ich, wäre es aber besser gegangen, weil dann hätte das Kind gar nicht so gut Skifahren können, überhaupt in diese gefährliche Position zu kommen. Stimmt, das hat ja, glaube ich, nur Die Lust West. bekommen, oder? Auf mehr. War das nicht die Aussage von dem an einer Stelle? So von wegen, es hat so viel Spaß gemacht, weil es so gut beigebracht worden ist und deswegen wollte er nochmal was ausprobieren. Das wäre natürlich nicht passiert. Was mich so ein bisschen, also ich weiß aber nicht, warum die das machen. Warum wird eigentlich dem Jungen kein Name gegeben? Ich meine, das aus dem zweiten Kapitel. Doch. Ich weiß nicht. Ach, der Junge aus dem zweiten Kapitel. Ja. Ich dachte jetzt. Nee, Kota hat einen Namen gekriegt, aber ich meine, das ist ja alles in Rücksprache mit Gosho. Ich meine, da hätten sie sich ja auch auf einen Namen einigen können, wenn sie ihm schon mal nochmal so viel Aufmerksamkeit geben. Conan hatte ja bestimmt einen Namen. Nein, ich glaube nicht, Ich tatsächlich. glaube Echt auch nicht. nicht. Nee, das ist tatsächlich, der ist immer noch ohne Namen, also wirklich Ah. konstant. Ich fand es ja Okay. viel trauriger, dass der Mr. Poirot, wie das zweite Kapitel heißt, nicht der Chef von Poirot ist, sondern wie ich herausfinden musste, ja, Toru selbst. Ich dachte, jetzt wird endlich mal der Chef vorgestellt, dass wir hier so ein bisschen mehr Charaktere haben, aber der bleibt weiterhin undercover und leitet auch die Geschicke der schwarzen Organisation. So wird es nämlich am Ende kommen. Ja, ich sag's. Hier predicted, vorhergesagt von mir. Ja, der Chef vom Iroha Sushi ist ja auch stark in der Verlosung. Von daher bringe ich mal den Chef vom Café Poirot mit ein. Ja. Ja, also ich muss sagen, also nach jetzt auf die zwei Fälle bezogen, mir geht es da ähnlich wie Lasse, muss ich sagen. Ich fange einfach mal mit dem ja, Café-Fall an. Also es war eine nette Geschichte, wie gesagt, und dass Amuro dem Jungen dann Fahrradfahren beibringt, ist ja eine nette Seite an ihm auch, die ja im Prinzip normal ist, sage ich mal. Hat mir so ein bisschen an meine Zeit erinnert, als ich Fahrradfahren gelernt hat, war auch mit Schmerzen verbunden, aber gut, es hat trotzdem geklappt. Aber als dann eben dieses ja dieser Rückblick eingebaut wurde, wo Elena ihm Fahrradfahren beibringt, dachte ich so, Ist das wirklich so abgelaufen? Also, ich meine, wir wissen es ja nicht aus Conan. Da gab es ja keinen Rückblick, aber ich fand das dann auch in dem Fall schon so ein bisschen so, ja, nicht unbedingt nachvollziehbar. So, es wirkte so wie so ein bisschen so, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt. So, wir müssen es irgendwie einbauen, weil es hat einen Bezug oder so. Also, ich habe jetzt nichts an sich dagegen, dass Elena hier auftritt und freue mich, dass sie da ist, aber irgendwie wirkte es so, ja, jetzt hat Elena ihm Fahrradfahren beigebracht. Wirklich? So, ja, ist schwierig zu beschreiben. Ja, und was ihr zum Skifall schon gesagt hattet, erstmal hatte ich mich auch selber Meisterdetektiv Kogoro Maurice Skischule gewundert und dachte, hä? Wieso hat denn der jetzt auf einmal eine Skischule? Wie kommt das denn jetzt zustande? Und dann, bis ich dann darauf kam, dass das vermutlich nur so dieses Event nur so heißt, aber dann hätte man ja das nicht. Also so las es sich für mich wirklich so, jetzt hat er auf einmal eine Schule aufgemacht. Obwohl Aber er schlechter Skifahrer ist, macht er eine ja, Skischule auf. das Das ist ist der ja. Trick. Wenn man es selber nicht kann, kann man es anderen auch beibringen. Das ist der Trick. Ne? Ja, ich verstehe. Ja, naja, und dann, was ihr wie gesagt schon gesagt habt, dass Amuro hier als Superheld dargestellt wurde, das kam mir beim Lesen des, ja, der Rettung, sage ich mal, halt auch in den Sinn und dann springt er am Ende diese Klippe runter, ist halt so, Amuro kriegt hier dieses Bild vermittelt, es ist Toro Amuro, er ist unfehlbar, er kann alles, er bringt dir Fahrradfahren bei, er kann Super Sandwiches machen, er kann Skifahren, er kann. Halt, er kann wirklich alles und er wirkt irgendwie so, halt auch, finde ich, das könnte auch zu viel werden. Und man denkt dann halt, ja, irgendwann verliert man das Interesse an dem, weil er alles kann und dann fühlt man sich selber vielleicht so ein bisschen schlecht und denkt, ja, der kann eh alles und ich kann gar nichts dagegen. Und so irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, so wenn man mir so einen Charakter zeigt, der wirklich alles kann, der keine Fehler hat und ich weiß nicht, irgendwie finde ich, wirkt das, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreibt, unglaubwürdig oder so oder. Ja, oder man wundert sich dann beim Lesen des Originalmangas, dass Amuro plötzlich nicht mehr alles kann, weil er in Zero's Tea Time ja alles kann. Und ja, da muss man auch so ein bisschen den Spagat aufrechterhalten, finde ich. Und das. Ja, es ist natürlich schon stärker voneinander getrennt, dadurch, dass es hier ein Spin-off ist, das ein bisschen überzeichnet ist, ja klar, aber ich weiß schon, was du meinst, dass er nicht so über den grünen Klee gelobt wird, sondern ja. Also für mich wird es ja jetzt auch schon langsam fast langweilig. Ich meine, ich lese ja die Bände tatsächlich nur die deutschen aktuell und ich finde jetzt im dritten Band, am liebsten würde ich solche Kapitel, wo es dann nur um diese Action-Sachen geht, bei denen Toro einfach alles meistert. Ich weiß nicht, ob ich mir die so gerne durchlese tatsächlich, weil sie sind ja eh vorhersehbar und dann schon fast einfach nur langweilig. Also ich wollte noch zwei Sachen anmerken, weil Olli das gerade noch angesprochen hat. Die erste Sache ist mit dem Fahrradfahren lernen. Was ich mich gefragt habe, ist es so leicht, dass man in Tokio da Fahrradfahren lernen kann als Kind? Ich stelle mir das schon ziemlich schwierig vor, so in einer Großstadt wie Tokio mit dem Fahrradfahren lernen. Das hatte ich mich so gefragt und wo man das dann eigentlich lernt, weil ich fand das generell komisch, dass er halt nicht seine Eltern fragt, sondern dass er halt eine Kaffeedame in einem Café fragt. Das war so das, was, wo ich da drauf gekommen bin und Olli gerade gesagt hat, er kann sich noch an seine Fahrradfahren erinnern, wie er das gelernt hat. Ja, weiß ich nicht, also. Keine Ahnung, wie das ist in Japan. Ich fand das auf jeden Fall auch so ein bisschen komisch. Und ansonsten wollte ich noch mal anmerken, vielleicht hat Kogoro ja doch eine Skischule eröffnet, aus steuerlichen Gründen, um dann noch ein paar Steuern zu hinterziehen für seine Detektei. Aber wer weiß. Ich glaube einfach, dieser Organisator hat ihm das halt aufgeschwatzt, dass er da irgendwie Kogoros Dingsschule draufschreibt Ja, oder sowas. wahrscheinlich. Und dann hat er gesagt, ich habe leider doch einen Termin, obwohl er einfach noch nicht zugesagt hat, weil er nicht Skifahren kann. Ja. Ja, Fahrradfahren lernen tun sie ja scheinbar, also Amuro bringt es ihm ja scheinbar da auf solchen großen Spielplätzen bei. Wir sehen ja auch die Schaukeln und so im Hintergrund, wo man so ein bisschen Platz hat. Ja. Aber ansonsten wahrscheinlich auch wenn es nicht von der Schule gemacht wird, vermute ich auch diese Kanaldinger, also diese Kanalhügel da, wo sie ja dann auch am Ende hinfahren. Da ist ja viel Platz, um so ein bisschen Fahrrad zu fahren. Zwei kleine Anmerkungen, die ich noch zu vorherigen Sachen sagen wollte. Der Junge hat scheinbar einen Namen, aber nur im Anime, der okay. mit der Katze. Scheinbar wurde er im Anime als Hiroki benannt, aber im originalen Manga habe ich das jetzt auch nicht gefunden. Ja, haben sie dann aber auch hier nicht aufgegriffen. Und zu dem Mr. Poirot, das ist tatsächlich so eine kleine Übersetzungseigenheit, weil im Original ist das der Poirot Unichan, also hier so der große Bruder, oder beziehungsweise Unichan kann man für so eine, als Kind ja für so einen älteren Mann auch sagen, wenn es nicht so brudermäßig gemeint ist, so, sondern einfach hier, ja, der freundliche Mann aus dem Café Poroso. Aber im Deutschen war dieses Konzept wohl so unübersetzbar, dass man einfach Mr. Poirot draus gemacht hat oder machen musste, um das irgendwie umzusetzen, weil man Unichan da irgendwie nicht hier passend übersetzen konnte. Ja, passt dafür aber gut, also ja. Dann machen wir mit den nächsten Kapiteln weiter, ne? Da darf uns dann Olli was zu erzählen. Ja, sehr gerne, mein Junge. Wie kommst du nur darauf? Ja, so heißt das Kapitel, mein Junge. Und zwar, ja, war ich da dann tatsächlich um überlegen, wie, ob es wie in Band 2 war, ob es vor irgendeiner anderen Geschichte spielt, aber es scheint ja so bisschen zeitgleich zu spielen. Und ja, fangen wir vorne an. Und zwar berichtet Toru Kasami davon, dass er wohl einen wichtigen Einsatz hat und deswegen erstmal nicht nach Hause kommen kann. Und da hat er ja, wie wir vorne in der Charaktervorstellung gelesen haben, Haru aufgenommen. Und ein Tier braucht halt Beaufsichtigung und Pflege. Und deswegen bittet er Kasami, ja, auf den Hund aufzupassen, wenn er es denn zeitlich einrichten könne, denn er soll auf keinen Fall halt seine Arbeit vernachlässigen. Und ja, Kasami übernimmt das dann natürlich. Und ja, als er dann bei Amuro das erste Mal ist, malt er sich ganz stolz aus, wie er dem Hund noch irgendwas beibringen kann, um dann von Amuro gelobt zu werden. Ja. Ja. Erstmal gibt er ihm dann natürlich Fresschen und Futter, wird dann aber erst natürlich von Haru erstmal abgelehnt, was ja, denke ich mal, bei Hunden, also ich bin kein Tierbesitzer, aber ich denke mal, das ist ein ganz normales Verhalten, wenn da plötzlich ein wildfremder Mann für den Hund auftaucht, dass er ihn dann nicht gleich ins Herz schließt. Ja, und das denkt sich auch Kasami und geht dann eben später. Am nächsten Tag, ja, kommt er später zu Haru, weil er eben viel gearbeitet hat. Und als er dann feststellt, dass er kaum was gegessen hat und wohl auch nicht auf der Hundetoilette war, die anscheinend im Haus drinne ist, ruft er eben bei Amuro an, der sich ja, wie wir im Kapitel davor gesehen haben, im Skigebiet befindet. Und ja, hier kommt dann quasi die Verbindung und ja. Zunächst fragt er ihn aber nochmal was wegen der Arbeit und ja, dann kommt er eben auf den Hund zu sprechen und ja, Amuro sagt dann aber, solange er eben alles isst, dann ist alles okay, da soll er sich keine großen Gedanken machen und ja, dann fängt Amuro so ein bisschen an zu überlegen, was denn der Grund sein könnte, warum Kasami so abgelehnt wird, war ich mal von Haru und ja, da bekommen wir dann entsprechend den Hinweis, dass Hunde eben sehr geruchsintensiv sind und wenn man vorher mit Kontakt mit anderen Hunden oder Tieren hatte, dann merken die das und finden das nicht gut. Ja, und dann gibt er ihm noch so einen Tipp, wie er die Zuneigung von dem Haru ja gewinnen kann oder so, was er halt mag, so Streicheleinheit und sowas. Und das setzt Kasami dann noch um und dann freut sich Haru und dann kommen die gut miteinander aus, sage ich mal, werden ja gute Freunde und er kümmert sich sehr intensiv um den Hund und ja, darunter leidet dann wiederum aber seine Arbeit, was dann eben auch ja er zu spüren bekommt am Telefon, als er mal wieder bei Amuro ist und dann ja wird er am Telefon ziemlich fertig gemacht und das kriegt der Hund auch mit und dann versucht er ihn so ein bisschen aufzumuntern und ja, dann freuen sie sich sozusagen darüber. Er, also Kasami, freut sich, dass der Hund das bemerkt hat, dass es ihm schlecht geht und ja, So vergeht der Tag dann zu Ende und Amuro kehrt nach Hause zurück und findet dann Kasami und Haru zusammen liegend auf dem Boden oder vor dem Tisch oder so. So eine Mischung sozusagen und ja, fragt sich dann, wer eigentlich auf wen aufgepasst hat. Eine interessante Frage, die man im Conan-Forum diskutieren kann. Und damit endet dieses Kapitel und wir bekommen zum Ass im Ärmel, wo nicht Kaito Kid drinne vorkommt. Und zwar steht Kasami mit seinem Wagen an irgendeiner Brücke oder so und erkundigt sich dann in Anlehnung an den Fall davor auch gleich nach dem Hund. Und ja, das ist ein schönes Detail. Und dann stellen sie fest, dass es ja ziemlich kühl draußen ist. Anscheinend Jahreszeit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann erwähnt Amuro, dass es eben ein spezielles Ramen-Restaurant gibt, was Conan wohl mal erwähnt hatte, wo wir dann auch wieder eine Anspielung auf einen Fall haben, der hier nicht explizit genannt wird, aber wenn wir gleich das Restaurant betreten, wissen wir, um welchen Fall es geht. Denn wir besuchen das Ramen-Restaurant Ogura, wo wir auch den Besitzer vorne schon vorgestellt bekommen haben. Und ja, die sind eben den Conan-Lesern bekannt aus dem Fall mit dem mordsguten Ramen. Und ja, da haben wir den Besitzer und seine Angestellte. Und ja, die empfangen halt die beiden sehr gastfreundlich. Und als sie dann entsprechend ihr Essen bestellen, kriegen sie eben das mordsgute Ramen. Und ja, dann wollen sie sozusagen beginnen. Und Kasami ist voll euphorisch, weil das so super lecker aussieht. Wir haben das auch hinten auf dem, wie nennt sich das, Buchrücken oder so, haben wir es in Farbe, also schon mal Inspiration, wie es aussieht. Und will eigentlich direkt loslegen, das zu verputzen, erinnert sich dann aber an seine Pleite im Curry-Restaurant, wo er ziemlich blöd dagestanden hat. Wir erinnern uns, es war, glaube ich, Band 2, korrigiert mich, wenn es Band 1 ist, aber es steht sogar hier, man müsste es auch lesen hier, Zero's Tea Time Band 2, Time 5. Ja, wir wären sogar darauf hingewiesen. Okay. Ja, da haben wir nochmal eine andere Anspielung hier. Und ja, das Essen ist super gut und dann ist Amuro halt in seiner Funktion als Mann der Nahrung sozusagen, kennt er sich so ein bisschen aus, gibt Kasami so ein paar Tipps, wie man beim Essen möglichst fettfrei bleibt und was den Geschmack der Suppe intensiviert, wenn man irgendwas Bestimmtes macht oder so. Und ja, da lernt Kasami so ein bisschen was. Und ja, weil er das Essen da so gut fand, geht er am nächsten Tag nochmal in dieses Restaurant. Und den Besitzer freut es natürlich, weil hier ein möglicher neuer Stammgast sitzen könnte. Und ja, da es dann tagsüber ist, ist das Restaurant ein bisschen belebt und ja, wir sehen dann auch noch ein paar andere Besitzer mit dabei und ja, als dann die Dame neben Kasami anspricht, dass sie eigentlich Diät machen will und gar nicht weiß, ob Ramen das Richtige für sie ist, haut er diesen Tipp von Amuro raus, dass er eben, wie man das Fett sozusagen der Suppe vermeiden könnte und sie ist dann ganz begeistert und sagt dann eben, ja, das hat mir mein Kollege jetzt auch erst erzählt und dann setzt Kasami seine Brille so ein bisschen auf oder hat die eigentlich die ganze Zeit auf, aber ihm passiert das, was jedem Brillenträger passiert, wenn man heiße Ramen isst, Brille beschlägt und deswegen sieht er nicht, wer ihm da gegenüber sitzt. So langsam kommt seine Sicht aber wieder und er merkt, dass das Azusa und Midori sind und ja, er erkennt dann eben Azusa und weiß, oh, die arbeitet mit Ray Fruya zusammen, also meinem Chef. Ich sollte vielleicht nicht so viel erzählen, weil ist ja alles geheim und so. Und ja, deswegen hält er lieber die Klappe und isst seinen Ramen zu Ende und ja, kriegt dann am Ende nochmal von Azusa einen kleinen Ratschlag, den er ja auch schon von Amuro bekommen hat. Ja, die Comedy is back quasi. Wir haben ja bisher ein Serious Tea Time Band lesen dürfen, der wesentlich weniger als vorherige Bände noch. Da war es auch nicht so viel Comedy, aber gerade die Kapitel hiervor hatten so ein paar, kleine witzigen Stellen, aber keine so. Ich finde, das waren jetzt so zwei richtige Comedy-Kapitel mäßig. Und davon werden wir in diesem Band auch nichts mehr wirklich bekommen, weil das sind auch die einzigen tatsächlich, die so richtig darauf abzielen. Und zum anderen, ich muss es leider wieder erwähnen, die Comedy geht mal wieder auf Kosten von Kasami und die Darstellung von Kasami stört mich weiterhin. Ja, dritter Band in Folge, Strike. Und auch, dass sie ihn so vorführen dann irgendwie und dass dann auch noch Azula und Midori, er sich vor denen blamiert und sie ihn vorführen und so, das ist dann auch irgendwie so, ja, Kasami ist halt einfach der Punching Bag in diesem Spin-Off und das gefällt mir nicht. Ich glaube, das wäre auch nicht so schlimm, wenn wir es nicht davor die Bände nochmal so extrem viel mehr hätten, also auch noch auf so wirklich schlimme Art und Weise dem Charakter eigentlich gegenüber. Das fühlt sich eigentlich schon fast wie Mobbing an. Also ich persönlich finde ja, es in Fall, wen habe ich gerade vorgestellt? Zeit 4 heißt es hier. Finde ich, da geht es eigentlich. Nur am Anfang dieses Gesicht, wo er sich vorstellt, wie er ihm irgendwelche Kunststücke beibringt, fand ich ein bisschen übertrieben. Aber ansonsten fand ich, war da die Darstellung eigentlich okay. Aber im Rahmenfall ist es dann halt, gerade als er sich dann an dieses Ding mit dem Curry erinnert und dann er sozusagen von Amuro bei dem Essen alles vorgeleert bekommt und er da erstaunt ist, das kann man so machen und das kann man so machen. Da finde ich, ist es dann extremer und ja auch dann am Ende halt, da finde ich, ist es schon mehr, dass er da als der Trottel dargestellt wird. Ich finde, im Fall mit dem Hund geht es tatsächlich. Eine interessante Sache zum Fall mit dem Hund, wo man sich fragt, hier mein Junge und so. Amuro sagt das ja dauernd und scheinbar ist das irgendwie, also das wurde absichtlich gemacht, wie man hinten in den Skizzen entnehmen kann. Wurde nämlich extra darauf geachtet, dass Kasami ja nicht den Namen von Haru erfahren darf, weil wenn er den Namen nicht kennt, dann kommt er noch schlechter mit dem Hund klar. Und auch im nächsten Kapitel noch mit dem Rahmen wurde bei den Skizzen extra darauf geachtet, dass Amuro hier, wo er sagt, du hast dich gut um meinen Hund gekümmert, da wurde extra drauf, in den Skizzen wird das angemerkt, so extra darauf geachtet, dass auch Kasami auch hier den Namen von Haru auf keinen Fall erfährt, sondern dass das hier nicht passieren darf. Und da habe ich mich so ein bisschen gewundert, hä? Also klar, fürs erste Kapitel irgendwie, dass er den Namen nicht kennt und dann der Hund weniger Vertrauen hat, aber warum die ja jetzt bei den nächsten Skizzen auch daran, da extra beim Dialog drauf achten, dass der Name von Haru gegenüber Kasami nicht erwähnt wird, fand ich irgendwie komisch, aber naja, davon kriegt man nicht so viel mit, wenn man die Kapitel liest, aber wollte ich nur kurz anmerken. Habe ich mich auch drüber gewundert. Das fand ich irgendwie, ich habe dann auch irgendwie einfach nur das so zur Kenntnis genommen und mir gedacht, so okay, dann wird das wohl bestimmt irgendeinen Sinn haben, den ich einfach nicht verstehe. Ja, ich finde es tatsächlich sehr schön, dass wir hier im ersten Fall, wo sich Kasami um den Hund kümmert, um Haru, wie wir jetzt wissen, dass wir da noch den Bezug haben zum vorigen Kapitel mit dem Skigebiet, dass wir da so eine kleine Szene haben oder ein ganzes Kapitel darüber, was denn währenddessen bei Toru zu Hause passiert, nämlich, dass sich Kasami eben um den Hund kümmert. Und ja, ich finde eigentlich, wie er sich um den Hund kümmert, ist so ein bisschen, das dürften viele oder die allermeisten von uns auch schon festgestellt haben, wenn man einer neuen Sache begegnet, dann geht man erstmal voller Euphorie ran, denkt sich, ja, ich mach dies, bring dem Kunststücke bei, wird bestimmt genial fressen und dann dies und das und jenes. Und ja, dann ist man nach der ersten Begegnung erstmal froh, dass man überhaupt die Basics schafft und sich groß so ein bisschen über Wasser hält, auch mit Tipps dann von anderen Personen. Und ja, am Ende funktioniert es dann doch ganz gut, wenn man so ein bisschen reingekommen ist und man ist der Sache dann gewachsen. Das fand ich ganz schön, so als Referenz habe ich das so mitgenommen. Und der zweite Fall ist natürlich sehr schön mit dem Rahmen Ogura, dass wir hier diese Referenz wieder haben und die auch aufgenommen werden. Und ich finde das, wie nennt man das, Lettering auch ziemlich gut, dass hier die Fassaden von dem Rahmen Ugura tatsächlich auch auf Deutsch gelettert wurden. Und da wurde sich sehr viel Mühe gegeben, muss man mal, oder möchte ich gerne herausheben. Ja, hier wird Kasami natürlich ein bisschen durch den Kakao gezogen oder durch die Rahmensuppe eher gesagt. Ja, kann man so oder so sehen. Ich fand es aber auch hier schön, dass wir eine Referenz haben zum vorigen Band und Kasami eben hier so ist, à la, ja, ich möchte gerne vor meinem Chef gut dastehen und oh, er hat mir ja letztes Mal schon Tipps gegeben, das darf ich jetzt bloß nicht versemmeln, um dann, ja, wir wissen es, es doch wieder in irgendeiner Art und Weise zu versemmeln. Dafür ist er nämlich da in dieser Serie. Was man zu Recht kritisieren kann, da kann ich Lasse nur recht geben. Und ich glaube, Wiebke sagt es auch, dass es nicht in diesen zwei Kapiteln besonders hervorsticht, sondern durch die Gesamtleistung dieser drei Bände eben so ein bisschen hervortritt. Ja, also hier nicht besonders im Vordergrund, aber insgesamt wird er doch ein bisschen, ja, verweichlicht dargestellt, um es ein bisschen zu übertreiben. Ja, es ist halt dieses Muster auch gerade. Und es ist halt bezeichnend, dass die einzigen beiden Comedy-Kapitel in diesem gesamten Band beide auf Kosten von Kasami gehen. Das ist eben dieses Muster. Auch wenn es an sich betrachtet, da habt ihr recht, nicht so schlimm ist wie zum Beispiel die Kapitel mit dem Gaming, wenn dann Kasami einen halben Anfall in der Toilette kriegt. So schlimm ist es nicht. Aber es ist eben leider dieses Muster. Wir denken ja, wir sind ja klug, wir denken in Mustern, es gibt keine Zufälle und so. Und ja, das ist einfach schade. Also, um meine Bewertung nochmal kurz hinterher zu schieben, ist nur noch Kleinigkeit. Also ich fand, das erste Kapitel war ein schöner Ratgeber, wie man mit Hunden umgeht, die man das erste Mal trifft und kennenlernt. Und das zweite war ein schöner Ratgeber, wie man Ramen isst. Ich muss sagen, so, ja, also das ist so die Quintessenz, die ich daraus ziehe. Und dass ich Hunger auf Ramen hatte, nachdem ich das Kapitel gelesen habe. Oh ja. Ansonsten muss ich sagen, fand ich noch eine schöne Sache, dass man halt das mordsgute Rahmen nochmal mit eingebaut hat, dass man das auch so als Easter Egg für die Conan-Fans, die das natürlich sofort wiedererkennen, dass man das eingebaut hat, das fand ich dann schon cool. Ansonsten ja, bleibt vielleicht noch zu sagen, beim Ratgeber mit Hunden, mit einem Polizeihund den Umgang mit Hunden zu üben, ist vielleicht nicht die beste Idee. Vor allen Dingen, wenn man nicht bei der Polizei arbeitet, sollte man da auch irgendwie auf Abstand bleiben. Aber auch selbst bei der Polizei, weil Polizeihunde nochmal ganz anders trainiert und abgerichtet sind, als das normale Hunde sind. Aber das nur nebenbei, fand ich ein bisschen, ja, merkwürdig, und auch, dass er den Hund gestreichelt hat und so, weil das sehr unüblich ist, aber okay. Ansonsten, wie gesagt, schöne Ratgeber und naja, die Comedy, da habt ihr jetzt alles zugesagt. Eine Sache, die ich eigentlich noch, ich weiß gar nicht, ob sie absichtlich stattgefunden hat, aber wenn man an den einen Fall denkt, der dann halt ja auch in dem Rahmenladen stattfindet, da ist ja die Lösung auch über die Brille, also das Beschlagen der Brille. Und das hat ja hier auch schon wieder eine Rolle. Das fand ich eigentlich ganz nett. Mal schauen, ob die nächsten Kapitel auch so nett werden, denn da geht es um den japanischen Volkssport Nummer 1, Baseball. Und über diese Kapitel erzählt uns jetzt Johannes ein bisschen was. Ja, und zwar heißt das erste Time 6 Baker Dogwoods. Und jetzt ist meine Frage an euch, bevor ich einsteige. Wisst ihr denn, was Dogwoods sind? Nein. Also, ich habe es googeln müssen. Auch googeln müssen. Ich konnte mir da auch nichts drunter vorstellen. Also es ist, jetzt fällt mir der deutsche Begriff nicht ein. Wie heißt das? Hartwichtel? Ach, keine Ahnung. Also eine Pflanze, Blume. Weil da wird später auch nochmal ein bisschen Bezug drauf genommen auf irgendwas, was die Wildblumen, wo ich mich da auch gewundert hatte, hä, was, Dogwoods und Wildblumen, so, okay. Also es ist die Wildblume gemeint. Was mich daran auch verwirrt hat, ist, also im Original ist der Titel Baker und dann auf in Katakana auf Englisch Raisu Furawa, also Rice Flowers, weil ja Baker, der Stadtteil, mit den Kanji für, also Bay ist Reis und das Kanji, was hier für K verwendet wird, ist das für Blume. Deswegen Baker Reisblume ist halt so ein Pun. Und die Reisblumen kann man wohl auch, ist halt auch so eine andere Bezeichnung für so eine Art dieser Hartwichtel, die man auch Dogwood nennen kann. Und das ist gleich sowas, weil ich kannte den japanischen Titel ja vorher und als ich den deutschen Band gelesen habe, habe ich mir gesagt, was? Hä? Dogwood? Und deswegen musste ich so googeln und das ist halt schon gleich so eingangs eine Frage gewesen, die ich mir gestellt habe, warum das jetzt irgendwie geändert werden musste, weil den Witz versteht man so oder so im Deutschen vielleicht nicht, wenn man nicht weiß, dass Baker Reisblume heißt. Aber da hätte man es doch auch Baker Rice Flowers hätten lassen können. Aber naja. Ja, und ich muss mich korrigieren, es heißt harte Riegel und gehört zur Familie der Hornsträucher. Ja, und vielleicht gehört auch der Reis dazu, das weiß ich nicht. Aber gut, ja, es ist kleiner Einstieg in den Fall, habt ihr wieder was gelernt, der perfekte Ratgeber, auch in der Pflanzenkunde. Aber fangen wir mal an mit mit dem Inhalt. Und zwar ist Kasami und Amuro unterwegs zu einem Baseballfeld, zu den Baker Dogwoods und ja, sie vertreten dabei den Mr. Poirot, den Inhaber und Chef des Poirots, und Herrn Mori, die beide angeblich schwer erkältet sind und deswegen bei dem Baseballspiel nicht teilnehmen können. Und dieses Baker Dogwoods, das ist so ein Team aus den Ladeninhabern oder Geschäftsbetreibern in Baker. Und da gibt es scheinbar nicht sonderlich viele oder zumindest nicht viele, die Interesse haben an Baseball, weswegen dann halt, wie gesagt, Kasami und Amuro einspringen. Und natürlich muss sich ja, Kasami ein bisschen undercover vorstellen, nennt sich hier Hida und stellt sich als Amuros Assistent vor und Assistent eines Detektivs. Da kommt natürlich die Assoziation mit Watson auf. Und Azusa bemerkt dann: Moment mal, haben wir uns eigentlich nicht schon mal getroffen? Ja, ein Kapitel davor. Aber das kann Kasami, aka Hida, abtun mit: Das ist wohl eine Verwechslung, ich habe ein Allerweltsgesicht. Und dann bekommt Amuro sein Trikot mit der Nummer 10. Das wird später nochmal interessant. Und schon kommen die Gegner, die Ogura Jaguars, oder nee, Haido Jaguars. Ogura ist der ja, Inhaber des Ramenladens. Genau, die Haido Jaguars kommen an und machen aber Ogura Vorwürfe, der dann wohl irgendwie aus Haido weggezogen ist nach Baker. Wir erinnern uns, und dort seinen Laden aufgemacht hatte. Und das kommt da natürlich nicht so gut an bei dem Haido-Team. Wir sehen auch die Oma aus dem Café Poirot, die ist auch da, auch Midori ist da, und Sayo aus dem aus dem Ramen Restaurant, also wirklich alle Charaktere quasi vertreten, die schon mal vorgekommen sind hier in diesem ja, in diesem Band. Und dann geht das Baseballspiel auch direkt los. Und ja, es ist, wie es ist. Die anderen, oder das Baker-Team schneidet leider gar nicht gut ab. Burben sagt dann, er hat noch nie Baseball gespielt, er kann das gar nicht so gut, und ja, gibt es dann ständig 0 Punkte. Und es wurde auch nochmal erwähnt, das fand ich ein ganz interessantes Detail, dass der Mr. Poirot und Kokoro die Meisterspieler sind, die das Team so am Laufen halten von dem Baker-Team. Fand ich nochmal ganz schön. Da habe ich mich auch an die Szene erinnert, wo Kokoro seinen Baseballhandschuh, ja, wie es nicht geölt oder gefettet hat. Und ja, dann aber kommt es, wie es kommen muss. Burben schmeißt nochmal einen richtig guten Ball. Es wird, glaube ich, ein Home Run. Nee, das nicht. Beim Werfen ist es kein Home Run. Auf jeden Fall, er wirft den Ball ziemlich weit und kann dann gut Punkte machen für das Team. Und es gibt nochmal eine Anspielung: Unsere Siegeschance ist noch nicht Zero. Und die Aufholjagd beginnt. Und das ist dann auch im nächsten Kapitel der Fall. Burm kann dann nochmal loslegen, jetzt als Schläger. Und dann macht er seinen Home Run und sagt dann: Ja, ich habe einfach nur draufgebolzt und bin froh, dass ich den Ball getroffen habe. Und Kasami, der auch hier so ein bisschen dargestellt wurde als Profi oder der sehr gerne Baseball gespielt hatte, hatte bislang auch keine Punkte holen können, macht aber jetzt, legt jetzt, bläst jetzt auch zur Aufholjagd. Zwischenzeitlich hat sich, das hatte ich glaube ich gar nicht erwähnt, Sayo aus dem Ramenladen verletzt, oder nee, das passiert jetzt, und kann leider nicht mehr ja, ganz mitmachen. Das heißt, Burben ist dann für sie quasi eingesprungen. Und kann dann noch Midori einen Tipp geben, wie sie Punkte holen kann. Und ja, dann geht es noch ein bisschen heiß her mit dem Baseball, und es kommt das so ein bisschen das raus, was wir auch bei dem Skifall schon gesagt hatten. Wir wissen langsam, was passiert. Können sie noch aufholen? Können sie noch gewinnen? Ja, die Frage erübrigt sich so ein bisschen. Amura hat nochmal eine ganz komische Szene, wo er den Baseballschläger umdreht und dann quasi den Siegesschlag ganz anders schlägt, als man das normalerweise machen würde. Und ja, schafft es dann auch, noch einen Home Run zu laufen. Und Ja, dann am Ende eine Szene, wo dann die Trikot Nummer 10, dort die 1 sich ablöst von seinem Trikot und dann nur noch die 0 da ist und er dann auch also nochmal seinen Moment hat, wo er sagt, unsere Chancen waren doch nicht Zero. Natürlich eine Anspielung an seinen Nickname und sie gewinnen die Sache und feiern dann am Ende aber alle gemeinsam scheinbar beim, ja, beim Ramenladen nochmal und ja, Kasami hat nochmal so ein bisschen, ist nochmal ein bisschen traurig. Dass er ihm das Rampenlicht hätte überlassen können. Naja, wie dem auch sei, das ist das Kapitel 2, ja, zwei Kapitel nur Baseball. Ja, was haltet ihr davon? Ich habe das Problem, ich mag Baseball nicht so sehr. Ich kann die Regeln auch nicht so gut. Das meiste, was ich davon weiß, ist noch aus Wii Sports Baseball. Ja, ist halt nicht mein Sport. Deswegen in Japan ist es halt riesig und so, ganz toll. Rein technisch gesehen, so sind das zwei Kapitel astreines mäßig, Sportmanga-mäßig gezeichnet und aufgebaut. So ein kleines Drama, da hatte Gosho Aoyama ja auch in der Vergangenheit auch mal eine kleine Baseball-Miniserie, finde den Sport ja auch toll. Und ja, deswegen an sich her alles gut gemacht, aber für mich persönlich halt nichts, weil Baseball ist nicht meins. Und Kasami steht am Ende wieder ein bisschen doof da. Toll. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Baseball kenne ich mich auch null mit aus, deswegen hat mich das Thema dieser beiden Kapitel nicht wirklich gepackt und ja, ich habe nicht so wirklich, sag ich mal, spannend mitlesen können, wie damals in dem Tennisfall bei Corden, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ansonsten fand ich. Ja, war es hier so ein bisschen, ja, fand ich es ein bisschen seltsam und ich muss auch sagen, die Anspielung mit Zero, klar, die ist offensichtlich, aber ich persönlich fand, die hat hier so vom Sprachlichen irgendwie nicht so reingepasst. Also ich hätte es flüssiger und schöner vom Ausdruck her gefunden, wenn er gesagt hätte, unsere Chancen sind nicht gleich null. Weil das, finde ich, hört sich wesentlich besser an, als wenn man zwischen zwei Sprachen dann eben entsprechend wechselt. Wenn noch nicht gleich Zero, weiß, finde ich nicht persönlich eben nicht so doll und hat sich dann eben auch nicht geändert, als er es dann am Ende nochmal gesagt hat. Und ja, ich kenne mich wie gesagt im Baseball auch nicht aus und war dann sehr verwundert, als er den Schläger plötzlich andersrum hält und dachte, ist das überhaupt erlaubt? Ja, schön. Deswegen, ja, ansonsten. Ich fand sehr gut, dass hier so ziemlich alle Charaktere aufgetreten sind, die wir ja kennen, sei es jetzt Kuriyama oder die Oma oder die beiden Ramen-Laden-Mitarbeiter, Besitzer, wie auch immer. Das fand ich wirklich sehr gut und ja, das hat mir wie gesagt sehr gut gefallen, auch wie sie dann da alle zusammen spielen und auch die Moral dann am Ende, als sie dann mit der gegnerischen Mannschaft da sitzen und fröhlich feiernd ihr Bierchen trinken oder was auch immer, dass sie sich dann am Ende halt versöhnen und es kein, ja, böses Blut gibt, das finde ich sehr schön und ja, ich sag mal, dass mich der Fall nicht so gepackt hat, das liegt halt an mir persönlich, weil ich jetzt mich mit Baseball nicht auskenne. Wenn ich jetzt Ur der Baseball-Fan wäre und alles wüsste, was das bedeutet und wie das Spiel abgeht, dann würde ich diese zwei Kapitel bestimmt richtig feiern. Ja, also das ist so ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, das ist halt für uns schwierig, weil wir da nicht diesen Bezug haben zu Baseball. So, also ich habe auch mal überlegt, so, oder ich wurde mal gefragt von Japanern, wo kann man denn in Deutschland gut Baseball spielen und so. Und ich wusste nicht mal, gibt es hier überhaupt eine Liga für Baseball und so und kann man das überhaupt machen? Also in Frankfurt würde mir auch nichts einfallen, wo man da Baseball spielen kann und so. Aber das ist in Japan halt ganz anders. Ich war da auch mal mit einem Freund in einem Betting Center so und habe da mal versucht, so ein paar Bälle zu schlagen. Das ist auch gar nicht so, schlagen, das ist auch gar nicht so einfach tatsächlich, aber auch macht auch doch schon Spaß. Aber das ist sowas, das haben wir halt hier nicht. Von daher fehlt uns da, glaube ich, einfach so ein bisschen der Bezug. Ansonsten würde ich das sagen, was Lasse gesagt hatte, astreiner Sport, ein Sport, Manga oder Kapitel. Ich glaube, das haben sie doch ganz gut aufgebaut, auch so mit Höhen und Tiefen und mit der Verletzung nochmal und so. Und dass sie dann nochmal eine Aufholjagd gestartet haben. Ich fand, das ist ganz gelungen gewesen. Ich muss sagen, ich konnte mich da so ein bisschen reinversetzen, was dieses Baseball angeht. Ich halt einfach, weil das in Japan so ein großes Ding ist. Ich war damals in Osaka, als im Koshien-Stadion das Turnier der Oberhochschulen oder nee, der Oberstufenschüler stattgefunden hatte und so. Und ich bin damals durch Osaka gelaufen, dachte so, warum ist die Stadt tot? Da ist ja niemand mehr auf den Straßen gewesen. Und das war tatsächlich so, weil alle dieses Spiel geguckt haben. Und dann ist man halt in die Kneipe gegangen, hat das auch geguckt. Und das war dann irgendwie, weiß nicht, wie die Fußball-WM hier, habe ich so den Eindruck gehabt. Also das hatte nochmal ein ganz anderes. Ja, ganz anderes Outstanding. Also ja, für uns vielleicht tatsächlich eher langweilig. Ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht so begeistert davon. Zwei Sachen wollte ich aber noch anmerken. Und einmal, da war ich mir unsicher auf diesem Gesamtcover, wo man nochmal alle in groß sieht. Der Mann mit dem Schnurrbart ganz rechts unter dem Baseball ist doch der Inhaber vom Restaurant Columbo, oder nicht? Kam mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Und ja, ansonsten, das war noch diese Sache. Ja, das mit dem Trikot wollte ich noch anmerken, hinten, wo dann die Null runtergegangen ist. Da muss ich sagen, beim ersten Lesen ist mir das gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht, Mir nee. ist es dann erst aufgefallen, als ich durch die Skizzen gegangen bin und dann gesehen habe, okay, das war von langer Hand angeplant, am Anfang, wo er schon dieses alte Trikot bekommt und dass es mit Klett ist und dass ich deswegen die Nummer ablösen kann und so. Okay, ja, also ich muss sagen, im ersten Lesen wirklich habe ich da gar nicht drauf geachtet. Weder welche Nummer er am Anfang bekommen hat, noch welche am Ende dann da stand. Naja, gut, so viel dazu. Ja, also bei mir ist es leider auch nicht anders. Ich kann mit Baseball wirklich absolut gar nichts anfangen. Mir ist nur eine Sache aufgefallen, die ich eigentlich ein bisschen komisch finde. Ich meine, es ist jetzt um der Story willen, dass da wirklich eigentlich alle Charaktere auftreten, aber dass Kasami tatsächlich mit da auftaucht, gerade in Bezug auf den Fall, der dann davor stattgefunden hat, fand ich irgendwie so fast schon ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine sinnvolle Entscheidung ist, gerade wenn man undercover unterwegs ist. Aber gut, ich meine, es ist jetzt einfach nur darum, um halt der, also um des Falls willen, dass man da alle Leute drin hat, wahrscheinlich geschehen. Ja, ist so ein Filler-Fall halt irgendwie. Also ein Filler-Fall in einem Filler-Spin-Off sozusagen. Aber wenn man nichts mehr weiß von der Story her, dann ja, so eine Runde Baseball geht halt irgendwie immer. Und demnach werden hier ein paar wilde Charaktere zusammengewürfelt und die spielen halt eine Runde Baseball. So wirkt das Ganze auf mich. Also nicht verkehrt, hat auch Spaß gemacht durchzulesen. Naja, wobei nicht so viel zu lesen ist, sondern mehr zu schauen in diesem Manga. Ja. Grundsolide. Ich kenne mich auch nicht groß mit Baseball aus, aber ja, war auch nicht verkehrt hier, das zu lesen. Von nicht verkehrt gehen wir weiter zu nicht ideal, dem achten Kapitel des Manga. Und über dieses Kapitel und das neunte erzählt uns jetzt Philipp noch ein bisschen mehr. Ja, weil ich bei den letzten beiden Podcasts zu Zeros Tea Time Band 1 und Band 2 nicht dabei war, habe ich mir hier gleich mal das Kapitel rausgegriffen mit dem wenigsten Text und dem banalsten Inhalt. Ja, es wird noch banaler, zumindest meiner Meinung nach. Und zwar ist es Nacht. Wir sind bei Toru Amuro zu Hause, wie er dort mit Haru zusammen im Bett schläft. Und ja, aber nachts stellt er dann plötzlich fest, er verspürt doch noch ein bisschen Hunger, weil er tagsüber zu viele Kinder aus einem Skigebiet gerettet hat, zu viel Baseball spielen waren und ja, sonstigen Aktivitäten nachgegangen ist. Und ja, dann begibt er sich zum Kühlschrank und holt dort eine Dose Makrelen raus mit einem schmelzzarten Käsemix. Und ein wenig Pfeffer sehen wir dort auch noch. Aber es ist natürlich nicht ideal, in der Nacht etwas zu essen, deswegen hadert Toru ein wenig mit sich. Nein, tut er natürlich nicht. Er macht einfach die Dose auf und ja, streut diesen schmelzzarten Käsemix über diese Makrelendose. Hier noch der schöne Hinweis, dass man den Deckel vorm Erwärmen in der Mikrowelle vollständig entfernen soll, also von der Makrelendose. Also ihr kennt bestimmt auch diese kleinen Thunfischdosen, gibt es ja hier in Deutschland zumindest, so kenne ich das. Hier eine Makrelendose, weiß gar nicht, ob sie in Deutschland in dieser Art und Weise auch gibt. Ja, er wärmt sie dann in seiner Mikrowelle, wobei das ist ja eher so ein Mikrowellenofen. Ja, macht er noch ein paar Sellerieblättchen oben drauf und dann wohl bekommt's. Und das war eigentlich der Gesamtinhalt dieses schönen Kapitels. Schön auch, dass Haro in der Nacht tatsächlich auch mit wach ist, wenn das Herrchen aufsteht. Das kennt man ja eigentlich sonst auch so von Hunden, wenn der Hundebesitzer sich dann auf den Weg macht nachts, dass der Hund dann entsprechend auch wach wird. Und hier sind die beiden dann so zusammen wach. Ergibt auch eine bessere Dynamik, als wenn Toru Amuro hier alleine wach ist und nachts seine Makrelen Konserve ist. Ja, davor ist er dann so geschafft, dass er ja förmlich auf dem Tisch einschläft, also mit dem Kopf auf dem Tisch und das Ganze dann morgen bei einer Runde Sport abtrainieren möchte. Das lesen wir dann eventuell im nächsten Kapitel oder im nächsten Band. Ja, aber dann ruft auch schon die Arbeit. Denn ja, wenn man mitten in der Nacht aufsteht, dann kann man auch gleich zur Arbeit gehen. So ist das dann. Oder er hat eine kleine Runde geschlafen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, so lange hat er hier nicht geschlafen. Zumindest ergibt sich das mir nicht. Ja, dann macht er sich gleich wieder fit für die Arbeit, wäscht sich ein wenig, bekommen wir noch ein bisschen Fanservice geboten. Und dann ist er auch schon los und lässt Haro alleine zu Hause zurück. Der arme Hund. Ja, genau. Weiter geht's dann mit dem nächsten Kapitel Knickerbockers. Da ist dann Toru Amuro bei der Arbeit, nämlich wieder im Café Poirot, nicht bei der schwarzen Organisation. Da gibt es nämlich wenig zu tun. Deswegen ist er im Café Poirot weiter aktiv und fährt dort mit seinem Roller eine Lieferung aus. Und ja, bei der älteren Damengruppe am Start. Ich glaube, die eine kennen wir auch schon aus dem Café Poirot. Das ist doch die eine von dem Online-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, da gibt er dort die berühmt-berüchtigten Schinken-Sandwiches vom Café Poirot ab. Die Damen, die vier älteren Damen, möchten gerne, dass Toro noch ein wenig bleibt. Aber aha, der gute Mann ist ja so verhindert, er muss Baseball spielen und sich nachts eine Makrelendose erwärmen. Von daher hat er leider keine Zeit. Aber er entdeckt, dass im Haus sich die Tapete ein wenig löst und die älteren Damen beschweren sich auch, dass, ja, der Fernseher nicht so ganz funktioniert, was man halt so macht, wenn man als vier ältere Damen ja einen Kaffeekranz bestreitet. Man guckt dabei Fernsehen, das ist ja selbstverständlich. Ja, und Toro fällt es auf und möchte sich sogleich darum kümmern, denn ja, eigentlich hat er keine Zeit, aber wenn der Not am Mann ist, dann hilft er doch mal gerne aus. Und ja, die ältere Dame, die ja, Besitzerin dieses Hauses, die bietet Toro sogleich auch die Hose ihres Mannes an, die er früher immer getragen hat, eine Knickerbockerhose. Deswegen hier auch der schöne Titel dieses Kapitels. Die Hose zieht Amuro sich natürlich an, steigt sogleich aufs Hausdach und ja, repariert da ein wenig. Die Handwerker sollen nämlich erst am nächsten Tag kommen. Der soll sich's aber noch mal bitte genau ansehen, denn Toro weiß genau, wenn er da am Werk ist, ist er nicht ganz sicher, ob er das wirklich auch perfekt bewerkstelligt kriegt. Ja, wie es denn so kommen soll, während Toro da so ein bisschen herumwerkelt, erhält die Frau noch einen mysteriösen Anruf. Das hört sich ganz nach dem Enkeltrick an, wie Amuro auffällt. Er gibt der älteren Dame sogleich ein paar Tipps, dass ja, der Dieb oder der Bösewicht am Telefon gehalten werden kann, die Kontonummer ausfindig gemacht werden kann. Und ja, später schafft er es dann auch, diesen Trickbetrüger dann dingfest zu machen. Ich glaube, mit Kasamis Hilfe sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das Dach ist natürlich so gut wie perfekt repariert, wie die Handwerker am nächsten Tag feststellen. Ja, das Fernsehen funktioniert auch wieder und ja, alles in bester Ordnung, was man halt so macht, wenn man nebenbei mal ein paar Schinken-Sandwiches ausfährt. Und ja, Amuro ist mal wieder der nette Nachbar und der Alleskönner sozusagen. Ja, auch zwei sehr schöne Kapitel, wie ich finde. Das erste mit der Konserve in der Nacht ist natürlich so ein bisschen so. Hätte es das wirklich gebraucht, aber ja, mal so was Lockeres zwischendurch. Wie gesagt, eine nette Dynamik zwischen Toru und Haro und man bekommt ein bisschen Fanservice geboten, weil das ja in diesem Band sonst auch ein bisschen zu kurz kam. Ja, das zweite Kapitel ist dann hingegen recht nett und ja, hebt jetzt Amuro so nicht über alle Wolken, sondern lässt ihn noch ganz okay erscheinen. Aber trotzdem hilft er natürlich, wo er kann. Und ja, zwei schöne Kapitel mal wieder. Ja, das Kapitel hebt ihn aufs Dach und nicht auf die Wolken, aber Ja, schlechtes. Er brauchte trotzdem eine Leiter. Ja, Ja, so genau. ist es dann. Nee, also ich muss sagen, das erste Kapitel, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich hatte mir letztens Sardellen mit Käse überbacken, aus der Dose. Ja, wow. Und inhaltlich, also keine Ahnung, kann man ja fast gar nichts zu sagen. Also das, ja, mal interessant zu sehen. Ja, wow, trifft's gut. Ja, Ja, mal interessant zu sehen, wie man. Also keine Ahnung, wer es noch nicht wusste, wie man dann Makrelen macht. Ich wäre in Deutschland da vorsichtig. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier, dass da auch hier der Rand und sowas, dass das nicht in die Mikrowelle gehört. Also nicht nur der Deckel, sondern die gesamte Dose nicht rein. Von daher wäre ich da tatsächlich relativ vorsichtig, was das angeht. Und ansonsten, diese Szene mit dem Dach, ja, da muss man sagen, war ein schöner Ratgeber, wie man sich verhält, wenn der Enkeltrickbetrüger anruft und wie man sich verhält, wenn das Dach notdürftig gedeckt werden muss, so, ne? Also, keine Ahnung. Es hatte Ja. wieder sehr viel von Ratgeber, muss ich sagen. Dann natürlich ein schönes Happy End, dass der Enkeltrickbetrüger gefasst werden konnte und dass der Dachdecker dann gesagt hat, ja, war alles super. Naja, aber so viel inhaltlich ist da jetzt nicht passiert. Ja, das stimmt. Und der Ratgeberaspekt, ja, kam hier auch sehr zum Ausdruck, gerade in dem, ja, Dosen-Nachts-Essen-Kapitel, wo ich so da, wo eben auch dieses Sternchen da steht und das erläutert ist, dachte ich so, hä, warum steht das denn jetzt da? Als ob, also als ob irgendwer auf die Idee kommt, nur weil sich da ein Charakter im Manga irgendwas zu essen macht, dass man das nachmacht oder so. Also ist mir noch nie irgendwie aufgefallen, dass das in irgendeiner anderen Serie extra angemerkt wird oder so, und deswegen empfand ich das auch irgendwie so ein bisschen störend an dieser Stelle. Man hätte ja auch genauso gut hinschreiben können, als Toru auf das Dach steigt mit der Leiter. Bitte pass auf, wenn ihr dort die Leiter benutzt, dass ihr da nicht herunterfallt oder so. Also, bisschen überflüssig ist dieser Hinweis mit der Konserve tatsächlich. Also, man sollte immer, wenn man so etwas erwärmt, gucken, ob das überhaupt erlaubt ist oder ob das auf der Verpackung so steht als Erwärmmöglichkeit. Und wenn nicht, dann macht man es halt anders. Und ja, also. Ja, und wie Johannes halt schon gesagt hat, also ich persönlich würde nie irgendeine Dose in die Mikrowelle stellen. Deswegen, ja, wäre ich auch gar nicht auf diese Idee gekommen. Und ja, gut, und ja, ein bisschen, also ich kann es auch nicht gerade so zeitlich einordnen, was das, wie das Kapitel so spielt, weil irgendwie hatte ich so am Anfang das Gefühl, es ist mitten in der Nacht, als Amuro aufsteht, da verschlafen es sich was zu essen macht. Dann ruft Kasami an und sagt: Hey, ich habe da was ganz Wichtiges wegen der Arbeit mitten in der Nacht. Und dann sagt er: Ja, ich bin gleich da. Und dann arbeiten die mitten in der Nacht. Ich meine, vielleicht ist das normal da, aber das fand ich sehr seltsam, dass die sich so mit. Oder ich habe da irgendwas nicht so ganz mitbekommen, aber er sagt ja am Ende noch, das wird wohl eine lange Nacht. Ja, da, oder es war erst abends und es war schon abends dunkel, als er sich das gemacht hat um 8 Uhr oder so und er ging früh schlafen, weil er Nachtschicht hatte oder so. Fragen über Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich komme lieber zum ja, Kapitel mit den älteren Damen, was ich sehr schön fand, dass Amuro hier. Ja, aus einer Lappalie raus sozusagen. Ich liefere ihnen ihr Essen und ach, ich mach gleich mal das mit und das mit und das mit. Fand ich in diesem Kapitel sogar gar nicht so störend wie der Superman in dem Skifall, weil hier fand ich, war das mehr auf den Alltag bezogen und das könnte tatsächlich halt sein, dass er halt Ahnung vom Dachdecken hat oder was er sonst noch gemacht hat, da die Fernsehantenne oder so, oder ja, dass er das eben halt einfach weiß, weil er da engagiert ist oder so. Und auch schön fand ich dann diese Sache mit dem Enkeltrick, wo ich dann erst dachte, hä, wo sind wir denn jetzt gelandet? Weil das ist ja, ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch präsent ist in der realen Welt hier bei uns, aber kam mir sehr bekannt vor und dachte dann, hey, wie gut ist das denn, dass die hier das mit reingebracht haben, weil es ja gar nicht so lange her ist oder vielleicht auch gerade aktuell wieder passiert. Da bin ich nicht auf dem Laufenden und fand das dann halt sehr schön, hier diesen aktuellen Themenbezug herzustellen und dann eben, dass es auch am Ende alles geklappt hat und dann auch, Ja, das Ende schön mit der alten Dame, die dann eben sagt, wenn ich das nächste Mal im Büro bin, muss ich mich bei ihm halt bedanken. Und ja, das finde ich ein schönes Ende, weil es eben auch wieder zeigt, die Dame wird wieder hingehen und dann wird es wieder schöne Zeiten geben. Und ja, das fand ich ein sehr schönes Kapitel zum Ausklinken. Ich fand auch diese kleine Zeichnung, die da am Ende noch war, eigentlich noch witzig. Also vom Comedy-Faktor fand ich die ja fast am besten. Da hätte man den ganzen Kasamitei nicht gebraucht. Ich fand den Spruch sehr witzig, weil ich mir das so vorstelle, wie wenn die da einfach im Café sitzt und dann einfach Ja, raushaut. genau. Dass das halt mal ganz gut ist, wenn einem jemand erst da steigt. Ja. Das fand ich tatsächlich, da musste ich sehr schmunzeln. Also da, das fand ich gut. Ansonsten ist halt, ja, habt eigentlich den Großteil schon gesagt, der eine Fall ist halt irgendwie. Naja, das ist irgendwie so ein Filler, wirklich einfach nur Füllmaterial. Der erste von den beiden. Und der zweite mit, ich meine, ich mag die Oma ja eh gerne. Von daher freue ich mich, dass sie dabei ist. Und das ist schön anzusehen. Wir haben solche Kapitel ja in diesem Band auch sonst nicht. Das ist das einzige Kapitel, was so wirklich inhaltsleer, in Anführungszeichen, das klingt zu so fies, mäßiges Slice of Life ist. Die anderen sind ja dann, auch wenn da auch immer nicht unbedingt so viel passiert, aber die sind ja dann immer noch vollgestopft. Das macht dieser Band anders als die vorherigen Bände. Kommen wir noch zum letzten Kapitel in diesem Band. Der Abschluss ist tatsächlich ein Cliffhanger. Toamuro und Azusa sind an der Teitan Grundschule, um dort zu helfen bei einer Unterrichtsstunde darüber, wie man Brot backt. Und Kobayashi ist zwar da, aber die Detective Boys und Conan sind leider gerade zelten und können deswegen nicht im Unterricht teilnehmen. Huch. Gut, dass man die nicht zeigen muss. Na, vielleicht ist es irgendwie so eine spezielle Unterrichtsstunde, die außerhalb des normalen Unterrichtsdings Ah, ist, das ist okay. mäßig. Weil, also, ich weiß jetzt nicht, wie das in Japan ist, aber bei uns an der Schule hat dann niemand für so eine reguläre Unterrichtsstunde irgendwelche Leute dann so dazugeholt. Der Fokus liegt eher auf Takuma und Maria. Die kennen wir ja noch aus dem Fall im Band 53, wo Kobayashi dieses Rätsel sich ausgedacht hat, um die besser in die Klasse zu integrieren. Und beide haben wir dann ja ab und zu mal später gesehen auch. Und die sind da so ein bisschen zusammen am Werkeln. Maria leiht die Schürze, Takuma ihre Schürze mit einem Würfel drauf, weil wir erinnern uns ja, sie mag ja Würfelspiele so sehr. Und ihr Brot ist wie ein Okonomiyaki geformt, weil sie kommt aus Kansai so und deswegen formt sie natürlich dieses Gericht. Ne? Ist immer gut, wenn die Charaktere so ein paar festgelegte Traits haben. Und nach dem Unterricht, Takuma, der als Dank sein Brot wie ein Würfel geformt hat, was aber nicht so Ja. gut aussieht, und Maria checkt's nicht, will er ihr hinterher noch was zeigen und sie gehen dann zusammen in Richtung des alten, verlassenen Schuppens, den wir aus dem Introfall von Rumi kennen, was Amuro bemerkt und Takuma gibt Maria da unten so einen Würfel, den er da gesammelt hat, weil er hat sich da so ein kleines Geheimversteck angelegt und dann hat er so einen 12-seitigen Würfel und den schenkt er ihr. Und dann kommt Amuro dazu, der hier so sagt, hey, Kinder, Geheimversteck, schön und gut, aber hier unten gefährlich, verlassene Schuppen und so. Und dann passiert aber ein Erdbeben, oh nein. Oder wie man in Japan sagt, ach, mal wieder Dienstag. Und die sind jetzt im Keller eingesperrt. Maria sagt dann, ach, ich bin bestimmt verflucht. Und in der deutschen Übersetzung wird es dann so ein bisschen ungenau, weil sie sagt, dass als sie bei ihrer Großmutter war, da wurden wir ja auch schon eingesperrt. Und wenn wir uns erinnern, sie war ja ganz alleine eingesperrt, damals mit ihrer Großmutter in Band 95 von Detektiv Conan. Mit dem jungen Hiroki machen wir eine Referenz auf Band 6 und dann hier in diesem Fall machen wir eine Referenz auf Band 95. Schön. Und ja, die Luke ist dicht, Conan ist nicht in der Schule, das heißt keine Rettung für alleine. Gut, dass es offensichtlich keine fähigen Leute sonst in der Tetan-Grundschule gibt, kein Empfang. Und Amuro hat dann auf einer Thunfischdose eine Kerze angezündet und sagt, dass nach dem Brotbacken die nächste Lektion jetzt das Überlebenstraining ist. Und dieses Überlebenstraining sehen wir dann aber erst in Band 4 tatsächlich. Denn, wie schon gesagt, der Band endet auf einem Cliffhanger. Wuhu. Ja, das ist auch so fast so ein kleines, nettes Kapitel, hat fast wenig mit Amuro zu tun insgesamt. Seine krassen Skills darf er dann wahrscheinlich erst im nächsten Kapitel zeigen, wenn es dann ordentlich ins Überlebenstraining geht. Ja, Maria und Takuma fand ich damals schon cool und genauso wie sie in Detective Conan ab und zu mal wieder aufgetaucht sind, also Maria mehr als Takuma, finde ich es hier ganz nett, wenn sie so ein bisschen hier in Zero's Tea Time mal wieder Screentime bekommen, ist so ganz nett. Ja, ein bisschen insgesamt größtenteils seichter Ausstieg und dann am Ende hat man noch diesen Cliffhanger mit reingebracht für dieses Kapitel und dann auch diesen Band. Ja, ob es das jetzt gebraucht hat, weiß ich nicht, aber insgesamt war es ganz nett. Also ich war ja überrascht und dachte, wieso machen die jetzt einen Cliffhanger in Zero's Tea Time, einem Spin-Off? Und auf der anderen Seite hat er genau das bewirkt, was er halt bewirken soll, weil ich so dachte, ihr könnt doch jetzt an dieser Stelle nicht aufhören. Ich will wissen, wie es weitergeht, was da jetzt passiert, wie die wieder rauskommen. Das so schon mal zum Ende. Und am Anfang, ja, wir hatten es ja jetzt schon so ein bisschen erläutert, dass sie das jetzt quasi als Zusatzunterricht deklarieren. Damit kann ich mich mit anfreunden, weil am Anfang dachte ich, warum sind Conan und die anderen Detective Boys nicht in der Schule, wenn sie im Unterricht was über Brot backen lernen? Ich meine, das wäre ja eigentlich ein durchaus normales Hauswirtschaftsfach, aber gut, wenn es Zusatzunterricht ist, dann will ich nichts dazu gesagt haben. Dann können sie andere Verpflichtungen haben. Wobei man sich dann fragt, warum so viele Kinder in der Schule sind und am Zusatzunterricht teilnehmen, nur die 5 irgendwie nicht. Aber gut. Ja, ansonsten hat Lasse schon gesagt, ich mag Maria und Takuma auch sehr und freue mich, dass die beiden hier auftreten. Hat mich allerdings gewundert, dass eben hier kein Sternchen zu sehen war mit bekannt aus Band sowieso, weil wir es ja am Anfang mit dem Jungen und der Katze, da hatten wir ja unser Sternchen, hier aber nicht. Und ich finde, Maria ist ja nun wirklich so ein Charakter, an den kann man sich erinnern und denkt, die kenne ich von irgendwoher und nicht nur aus dem Schlüsselloch. Da hätte sich so ein Sternchen eigentlich angeboten, auch später dann eben mit dem Fall, wo sie halt sagt, ja, ich war schon mal eingesperrt und ich bin sehr enttäuscht, dass da wir steht und nicht ich, weil so macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Und ja, das hat mich gestört, wird mich auch weiterhin stören, weil es ist nicht wir, sondern ich. Ja, aber nun steht's da so mal so. Und eine sehr schöne Szene fand ich eben auch die Szene, als Takuma Maria seine Kreation präsentiert und sie dann nur so drauf guckt. Was ist das? Ein Fußball? Das war eine sehr schöne Szene und wie es ich dann so ein bisschen aufrege, wieso erkennst du das nicht? Das ist doch genau das. Und wenn man sich das aber anguckt, denkt man, also ich hätte es auch nicht als Würfel deklariert, um Maria da als Schutz zu nehmen. Ja, von daher, sehr schönes Kapitel, hat mir sehr gefallen, auch dass der Schuppen, also wieder eine Anspielung drin vorkommt, also ja, sehr schön, hat mich sehr gefreut, hier so ein bisschen Teil der Grundschulaktivität zu sein und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, also ich muss sagen, von den Fällen war das eine, oder was heißt Fälle, aber so von diesem Mystery-Setting ist es mal endlich ein Fall, der da reinpasst in dieses Schema und auch mit diesem Überlebenstraining am Ende. Also hat mich sehr gefreut. Was mich auch sehr gefreut hat, war halt, dass Maria und Takuma beide aufgetreten sind. Ich finde es sehr schön, dass man in diesem gesamten Band diesen roten Faden hier zieht, mit Charakteren, die immer wieder auftreten. Und ich mag Maria auch sehr gerne und ja, deswegen, das hat mir sehr gut gefallen, dass man die beiden hier hat auftreten lassen. Ansonsten, ich finde es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man in der Schule auch noch irgendwie außerschulische Aktivitäten macht, so, also das finde ich jetzt nicht so komisch. Also manchmal gab es bei uns auch so Schulbetreuung, also nach der Schule, die halt in der Schule stattgefunden hatte oder so. Und wenn dann irgendwie mal, das haben auch mal Eltern übernommen, dann diese Betreuung. Und deswegen finde ich das nicht so ungewöhnlich, wenn dann zwei da kommen und man macht dann auch irgendwie was Tolles, Interessantes, man backt zusammen. Oder wir haben in der Schule damals auch Plätzchen gebacken. Von daher finde ich das nicht ganz so ungewöhnlich. Und auch das halt, die anderen beim Zelten sind dann, ja. Ist dann erklärbar. Ansonsten, wenn die während dem Unterricht einfach nicht da sind, fände ich das schon ziemlich lustig. Wobei ich, naja, gut. Ansonsten, ja, Brot backen, nicht so spannend natürlich. Hier jetzt irgendwie einen großen Ratgeber draus machen, wie backt man Brot, haben sie Gott sei Dank nicht ganz so gemacht. Und von daher, ja, fand ich es toll, dass man dann am Ende dieses Mystery Setting mit einbauen konnte mit diesem Erdbeben und so. Ein Fall, der mir jetzt sicherlich besser gefallen hat, und mir ging es wie Olli, was den Cliffhanger angeht. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich muss auch sagen, dass mir die Sache mit den Cameos tatsächlich sehr gut gefallen. Also ich finde, das kann ruhig auch so weitergehen. Da können ruhig, die Fälle können ruhig so konstruiert sein, dass auch Fälle aus dem Con-Universum immer mal wieder eingebaut werden. Das war eigentlich in dem Band echt schön. Und gerade mit Maria, da freue ich mich über Takuma und Maria. Das ist schon ganz schön, dass die beiden auftauchen. Und ja, ich hatte tatsächlich irgendwie, normalerweise hat man ja eigentlich immer eine Fortsetzung folgt auf der letzten Seite. Das hat mich tatsächlich das erste Mal gefehlt, weil ich das sonst immer gewohnt bin, dass da Fortsetzung folgt steht. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob es jetzt auch sein könnte, dass es an der Stelle zu Ende ist. Aber dem scheint ja zum Glück nicht so zu sein, was auch sehr komisch wäre von der Geschichtserzählung. Ja, das so das, was mir noch dazu eingefallen ist. Ansonsten, wie gesagt, ich finde es einen echt schönen Fall der letzten. Und das hat mir eine große Freude bereitet, das zu lesen. Vielleicht gibt es dann im nächsten Kapitel, im nächsten Band, dann nur den Hinweis, es sind alle Beteiligten gestorben oder sowas, oder nur Amuro konnte sich retten. Ja, dann wird der Fall nicht weiter erzählt. Naja, das hoffe ich doch mal sehr, dass das aufgelöst wird. Damit sind wir am narrativen Ende von Zero's Tea Time Band 3 angelangt. Wir sehen dann auf den nächsten paar Seiten die aus den anderen Bänden bekannten Skizzen, auf die wir uns ja auch schon mehrfach bezogen haben. Für jedes Kapitel ein paar Skizzen und ein paar Anmerkungen dazu, wo man eben erfährt, dass Kasami Harus Namen nicht lernen soll und eben wo mal was geändert wurde und das mit dem Crepe-Band da für die Zero-Nummer. Dann haben wir noch die Werbung, wie immer, diesmal ein paar mehr Werbeseiten: Color of Happiness, Chobits Luxury Edition und Atelier of Witch Hat, 3 Seiten. Und dann diesmal das Stop-Bu und das Impressum nicht kombiniert, sondern separat auf 2 Seiten: Zero's Tea Time Band 3 von Takehiro Gosho-Oyama aus dem Japanischen von Josef Scharnel und wie immer die üblichen Verdächtigen dabei: erste Auflage, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Lektorat Christian Schmidt, Gestaltung Claudia Villhauer und Koordination Angelika Schönhuber, printed in the EU, www.egmont-manga.de. Und erst danach, wie gesagt, das Stop-U. Und dann sind wir einmal von vorne bis hinten durch diesen Zero's Tea Time Band 3 durchgegangen. Mein Fazit wäre, ich finde den Band deutlich stärker als die letzten beiden Bände. Sie haben die Comedy zurückgefahren, sie haben das inhaltslose Slice of Life zurückgefahren. Dafür sind die einzelnen Kapitel eben deutlich mit einem deutlich größeren Fokus durchzogen. Und auch wenn mich das trotzdem sehr stört mit Kasami und mich auch die Darstellung von Amuro wirklich in diesem Band genervt hat, wie ich das vorhin angesprochen habe, Superman-mäßig. Das wurde nach dem Ski-Kapitel hier nur noch immer mehr. Und Amuro, der macht die Stalker fertig. Der bringt Kindern das Fahrradfahren bei. Der rettet Kinder und macht Ski-Jumps. Und das Einzige, was hier in diesem, wo er mal nicht so toll dargestellt wird, ist in dem Kapitel, wo er nicht da ist. Weil da gab es keine Szenen für ihn so wirklich zum gut aussehen. Und die Szene, wo er sich halt abends irgendeinen Snack macht, aber selbst da irgendwie noch super vorsichtig ist. Und ansonsten ist er Experte im Ramenessen. Und er ist der mega krasse Baseballspieler, der sich extra zurückhalten muss, um das Spiel am Anfang nicht sofort zu beenden. Und erst als die anderen dann quasi unsportlich werden, die provozieren, er so sagt: Na gut, dann mache ich euch halt fertig. Und dann liefert er Sandwiches aus, macht eine Dachreparatur, wo ein richtiger Handwerker sagt, oh, das ist ja wie ein Profi, der hier dieses Vorläufige gemacht hat, repariert die Fernsehantenne, macht gleichzeitig noch den Enkeltrick irgendwie Verhinderer, bringt einer Klasse Brotbacken bei und dann bemerkt er auch noch zwei Kinder, die zum gefährlichen Schuppen laufen, von dem er weiß, und geht denen nach, um sie dann bei einem Erdbeben am Leben zu halten, dann quasi mit dem Überleben, ja, also wirklich, gib dem Mann ein Cape, er hat sich's wirklich verdient und das nervt mich sehr. Und das ist, ich meine, es ist eine Sache, wenn, es wird ja schon in der Hauptserie gesagt, oh, Conan weiß zu viel und der hat zu jedem irgendwie was zu sagen und hier noch da und das. Und wenn man, das finde ich in der Hauptserie nicht so sehr, aber wenn Leute dann Zero's Tea Time lesen, ich glaube, die kollabieren dann mit dem Holy Shit, wie Amuro einfach perfekt alles kann und zu jedem wirklich alles weiß. Das ist, naja. Aber trotzdem finde ich den Band insgesamt stärker als die vorherigen, weil ich finde einfach den Fokus, den die einzelnen Kapitel haben, der da gesetzt wird, finde ich dann besser als das, was wir in den vorherigen Bänden gesehen haben. Und es gab nicht so ein Gaming-Kapitel, das ist sowieso immer ein Plus. Ja, gut. Also ich würde mich da anschließen. Ich muss sagen, mir hat, was mir am besten gefallen hat in diesem Band, waren immer die ganzen Easter Eggs zu Conan. Die hat man hier sehr schön eingebaut. Cameos kann man ja nicht wirklich sagen, weil die sind ja teilweise auch einfach ganz offen aufgetreten als die Person, wie wir sie eigentlich schon kennen. Fand ich sehr schön, hat man gut eingebaut. Wirklich eine schöne Sache. Also das ist wirklich was, da kann sich, glaube ich, auch jeder Conan-Fan da irgendwie reinlesen, ah, wow, und ach, den kenne ich doch und aus dem Fall und so. Also das ist irgendwie ganz schön gemacht, muss auch sagen, inhaltlich hat mir das ganz gut gefallen. Ich hatte das ja so ein bisschen gesagt, dass jedes Kapitel wirkt irgendwie wie so ein Ratgeber, aber ich möchte auch schon noch dazu sagen, also das ist, muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, wenn man die Geschichte drumherum halt gut verpackt, und ich glaube, das ist hier stellenweise gut gelungen. Manchmal war es ein bisschen zu viel, ne? Hätte auch gereicht, wenn Amuro die Antenne und das Dach repariert, hätte nicht noch da den Enkeltrickbetrüger schnappen müssen oder hätte nur den Enkeltrickbetrüger schnappen können, je nachdem, und ja, das hätte sicherlich auch gereicht. Generell ist es so, was Wiebke auch schon mal angesagt hatte in einem Fall in der Bewertung, dass das halt so nicht überraschend ist, wenn das Amuro das halt alles noch schafft. So. Und das würde ich mir halt schon wünschen, wenn da irgendwie mal ein bisschen Abwechslung ist, wo er sagt, so, ja, er versucht es, kriegt es vielleicht nicht ganz so hin und dann kommt noch jemand und gibt ihm irgendwie noch einen Hinweis oder ne, irgendwie sowas. Ne? Weil bei Conan ist es ja auch so, der überlegt und rät und manchmal braucht er auch irgendwie noch mal einen Hinweis von jemand anderem, der dann irgendwie sagt, so, oh, dass ihn auf die richtige Fährte bringt. Und ich glaube, das fehlt hier ziemlich stark, sondern dass Amuro halt einfach alles weiß, so von sich aus. Das ist ein bisschen, ja, schade, weil es halt einfach auch die Spannung, sage ich mal, weggeht. Wenn ich weiß, da kommt jetzt gleich ein großer Stunt, dann weiß ich auch schon, wie er ausgeht. Oder wenn irgendwie, und da droht eine krachende Niederlage, da weiß ich, okay, das Ding wird noch gedreht und es wird von Amuro gedreht, nicht von Kasami. So, das ist dann irgendwie klar, deswegen finde ich das ein bisschen schade, macht aber trotzdem insgesamt der Band einen sehr guten Eindruck. Hat mir, wie gesagt, wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei so einem Band. Für den Preis 7 Euro. Ich meine, da muss man jetzt sagen, wenn man sich die ersten beiden Bände gekauft hat, dann weiß man, was einen ungefähr erwartet für den Preis. Kann dann jeder selber entscheiden, ob ihm das wert ist. Ich fand es wirklich gute Unterhaltung und schön, die Charaktere dann nochmal so zu sehen. Deswegen, für mich hat es sich gelohnt. Ja, also der Band hat Höhen und Tiefen, sage ich mal, wobei das Positive natürlich überwiegt, sonst hätte ich mir den Band nicht zugelegt. Ja, man fängt immer mit dem Positiven an, gut, da fange ich mit dem Positiven an. Ja, ich fand, ja, sehr schön, wie gesagt, dass so viele Charaktere aufgetreten sind, die man kennt oder, ja, kennenlernt, die ganzen Anspielungen eben entsprechend auf die Conan-Fälle, teils aktiv mit Sternchen oder eben inaktiv mit, hey, das Restaurant kenne ich doch. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Verbindung zwischen der, ja, She-Story sozusagen, dass wir in einem Kapitel haben, Amuro erlebt das und Kasami ist zu Hause, kümmert sich um Haru, wo ich immer noch nicht dann ganz verstehe, warum er den Namen nicht erfahren darf, weil hinten ja eigentlich drin steht, wer den Namen kennen würde vom Hund, könnte er ein besseres Vertrauensverhältnis aufbauen, was eigentlich positiv ist, aber gut. Und Ja, das fand ich dann halt so sehr gut. Und ja, auch dann am Ende, dass eben, ja, das mit dem, mit der Anspielung sozusagen auf den Enkeltrick, weil es real auch passieren kann, ja, fand ich sehr gut. Und ja, dann am Ende mit der Grundschule, das war alles sehr schön und sehr gut. Ja, die Baseball, ja, Episode, wie gesagt, war nicht meins, aber da kann der Band nichts für. Ja, was eben nicht so gut war, war eben, wie schon gesagt wurde, die supermannhafte Darstellung von Amuro, wo mich, wie gesagt, nicht persönlich stört, dass er gegen Ende bei der alten Dame dann nochmal das Dach repariert oder so. Ein bisschen, ja, seltsam ist es allerdings schon. Ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, er deckt das nur so ein bisschen notdürftig ab, zwar gut, und dieser Fachmann am Ende sagt dann, ja, ich habe ihr Dach repariert, aber die Vorarbeit war richtig gut. So, weil dann das wirkt dann wieder so, ja, Amuro hat zwar Ahnung, aber er kann halt nicht komplett das Dach reparieren. Aber was er macht, macht er gut. Aber ja, so war es halt, hey, der kann ein komplettes Dach reparieren und ich als Fachmann wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Und dann auch, ja, die Superman-Darstellung im Skifall habe ich schon erwähnt und auch wie er dann bei dem Baseballspiel da richtig auf den Knopf drückt und übermäßige Würfe macht mit richtig Kraft und Speed und alles und ja, das, wie gesagt, wirkt alles irgendwie so, ja, nicht besonders positiv, sage ich mal, und kann eben auch schnell ins Gegenteil umschlagen, dass man vielleicht auch irgendwann mal keine Lust mehr auf Zeus Titan hat und sagt, nee, ich will nicht die ganze Zeit so einen perfekten Typen vor mir sehen haben, dem alles gelingt, weil das ist einfach unnatürlich. Ja, und ja, wie gesagt, am Ende der Cliffhanger hat mich sehr überrascht, dass es den gibt. Und ja, macht natürlich Lust auf den nächsten Band. Und wie gesagt, ich kenne die japanische Vorlage nicht. Und ich hoffe, sie machen es nicht. Aber ich hoffe, sie vergessen nicht, dass es weitergeht und sie kriegen den flüssigen Übergang hin. Und nicht, dass es wirklich so ist, dass man ja da nicht mehr groß drauf eingeht. Das erfahren wir alles im nächsten Podcast. Also ich zumindest mit euch, weil ich kenne die Manga-Vorlage aus Japan nicht. Ihr vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr die kennt, dann wisst ihr jetzt mehr als ich. Ja, also ich weiß nicht, zum Fazit, ich mag die Auftritte von den Charakteren aus dem Con-Universum und ich mag auch, dass sich das Ganze so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass man die Charaktere, die man bei Zero's Tea Time eingeführt hat, dass man die auch immer wieder aus der Kiste hervorkramt und immer wieder die einbringt in die Geschichten. Ich bräuchte halt die ganzen Amuro-fokussierten Einzelstories nicht, die könnten von meiner Seite aus irgendwie dann doch ein bisschen wegfallen. Ich hätte lieber irgendwie so Slice of Life-mäßig, dass irgendwie ausgeglichener präsentiert wird. Aber das ist natürlich nicht die Prämisse von der ganzen Geschichte. Deswegen ist das auch in Ordnung, dass es so ist, wie es ist. Man muss damit halt leben oder umgehen oder halt sich das Ding nicht kaufen. Aber ich glaube, solche Kapitel halt wie dieses Schiefer-Kapitel wären halt tendenziell Kapitel, die ich echt einfach überspringen würde und die ich im Endeffekt dann wahrscheinlich nur lesen würde, um es vollständig gelesen zu haben, die mir dann aber auch keine Freude bereiten würden. Und das wäre halt schon echt schade drum. Deswegen fände ich es halt eigentlich schon fast schöner, wenn man das Gefühl bekommen würde, dass sie sich für einen Band vielleicht auch einen übergeordneten Handlungsfaden überlegen würden. Das tun sie halt immer mal so für so zwei Kapitel, dass die wirklich dann irgendwie verknüpft sind, aber halt noch nicht für den ganzen Band. Das hätte ich halt schön gefunden, weil das ja durchaus möglich wäre, so in der Gesamtwertung. Und das wäre, glaube ich, so noch das, was es für mich noch schöner machen würde zu lesen. Aber ich denke mal, dass das nicht so kommen wird. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht der Stil von der ganzen Geschichte. Das finde ich aber dann ein bisschen schade. Aber ich habe letztens mich hat jemand gefragt, bei welchen Fällen es den schwarze Organisation Bezug gibt. Und dann habe ich halt auch nur gesagt, dass es halt, wenn überhaupt, der erste Band ist. Und ich weiß nicht, es gibt halt doch tatsächlich Leute, die sich da für Zero interessieren würden, wegen seiner Seite in der schwarzen Organisation. Und diese Leute, die werden halt dann doch, denen wird doch extrem vor den Kopf gestoßen, auf eine gewisse Art und Weise, indem das Ganze einfach komplett hinten rüberfällt. Ich finde das sehr, sehr schade, wenn das so weitergehen würde. Deswegen ist der Band für mich in sich in Ordnung, aber wenn die anderen Bände dasselbe Schema verfolgen, dann wird es über kurz oder lang langweilig, beziehungsweise man lässt auch einfach die Facette, die die Tore vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen was Interessantes gibt, nochmal zusätzlich, das lässt man einfach weg und dadurch könnte es dann halt wirklich langweilig werden auf Dauer. Deshalb, dieser Band, den finde ich halt gut, aber noch so einen Band bräuchte ich dann nicht. Also ich finde das mit dieser Organisation, ich finde es gar nicht so schlecht, dass das nicht drin vorkommt. Einfach aus dem Grund, wir streiten uns schon bei Gazami, wie der ins Lächerliche gezogen wird und wie der Charakter hier verändert wird. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn da irgendwie Burm und Jin die ganze Zeit abhängen und Jin wird dann ins Lächerliche gezogen als Comedy-Partner oder als Comedy irgendwie da hinhalten muss oder irgendwie sowas. Also das fände ich total kacke und schlimm. Und ich habe die Befürchtung, dass das in so eine Richtung gehen könnte, wenn man das stärker einbaut, stärker in den Fokus macht. Und selbst wenn man es nicht macht, dann irgendwie läuft man doch immer Gefahr, dass man dann bestimmte Inhalte, die der Organisation zugeschrieben werden, durch Zero's Tea Time. Und wenn das nicht gut abgestimmt ist mit Gusho Oyama oder mit der Geschichte, mit der Haupthandlung, dann habe ich die Befürchtung, dass das irgendwie verfälscht und verwässert, wie die Organisation vielleicht in Conan agiert. Deswegen bin ich da ganz froh drum, muss ich sagen, dass das nicht vorkommt in dem Band, dass das wirklich sehr stark zurückgefahren ist. Ja, da möchte ich gerne einhaken und auch noch was kurz zu sagen, weil wir es am Anfang auch schon angesprochen hatten, dass wir auf dem Cover den Zero oder den Bourbon sehen, aus der Organisation, der ja gar nicht drin vorkommt. Und ich persönlich bin anderer Meinung und ich finde es schade, dass nichts aus der Organisation vorkommt, weil wir hatten es ja schon auch in den vorigen Podcasts gehört. Und wenn man sich an Band 1 erinnert, dann wird Zero oder Bourbon oder Ray oder wie auch immer als dreigesichtiger Mann dargestellt, der eben Toro ist im normalen Leben Sicherheitspolizei. Nee, das ist Ray. Wie auch immer. Er ist halt der Sicherheitspolizist mit der Sicherheitspolizei. Er ist der Kellner im Café Poirot und er ist der Undercover-Agent in der schwarzen Organisation. Und das wurde im ersten Band so gesagt, auch gezeigt. Und es wurde immer weniger. Und ich finde, ja, so von dem Punkt her, dass er eben der Dreigesichtige ist, da weichen wir immer mehr ab. Und von daher ist das Cover auch so gesehen unpassend gewählt, weil man gar nicht weiß, worauf das anspielt. Und was ich eben auch störend finde, ist dann bei der Charaktervorstellung, dass immer noch dann gesagt wird, hier, wir haben hier Shuichi Akai und der hat in der Organisation und das war ganz schlimm für Toro. Und das wird im Band halt gar nicht mehr aufgegriffen. Und das ist absolut überflüssig, dass Akai da dann steht und die Vergangenheit angesprochen wird, wenn wir den schwarzen Organisationsbourbon halt gar nicht drin haben in Zero's Tea Time. Ich kann Johannes' Bedenken verstehen und ja, dass er eben nicht möchte, dass da weitere Charaktere, die in Conan total ernst und blutrünstig sind, hier nicht irgendwie ins Lächerliche gezogen werden, aber das muss ja auch gar nicht der Fall sein. Man muss ja auch gar nicht Jin und so auftreten lassen. Das können auch irgendwelche Nichtigkeitsorganisationsmitglieder sein und das können irgendwelche Fälle sein, die eben auf die Haupthandlung vielleicht hinarbeiten oder irgendwas mit Geldbeschaffung zu tun haben oder sonst was. Und Aoyama ist ja quasi mit in der Kontrolle drin, dass er da zumindest sagt, ja, der Teil ist okay oder der halt nicht und so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das hinkriegen würden, wenn sie es denn gewollt hätten, weil Geschichte ist ja fertig, man kann nichts mehr dran ändern. Also von daher, ich persönlich finde das schade, dass wir den Bourbon-Organisationsaspekt halt nicht mehr sehen. Ja, ich glaube, das haben sie einfach relativ schnell am Anfang gemerkt. Wir hatten in den ersten drei Kapiteln zum Beispiel auch noch dieses mit denen, was wir auch mit den Covern hatten, eben 1, Sicherheitspolizei, Kellner, Organisation. Und am Anfang war es in den Kapiteln ja auch so, ein Kapitel liegt ein Fokus auf Sicherheitspolizei, das zweite auf Organisation und damit Poirot. Aber schon im ersten Band hat das ja nicht lang gehalten. Ich glaube einfach, dass sie das vielleicht am Anfang so angedacht haben und dann sie alle zusammen, also Arai und auch Aoyama und die zuständigen Redakteure, dann gemerkt haben, fällt uns doch irgendwie schwer, da jetzt irgendwie organisationsmäßig einzubauen in der Art und Weise, wie das passt. Und es dann einfach schnell wieder haben sein lassen. Weil ich finde, man merkt das relativ, wenn man sich so die Kapitel ansieht, merkt man schon, dass da so ein Umdenken stattgefunden hat. Und auch ansonsten in der Struktur der Serie merkt man, dass sie am Anfang noch so ein bisschen was anderes vielleicht geplant haben und dann erst so ihren eigenen Groove gefunden haben, der aber nun dann eben einschließt, dass man dieses Gesicht halt gar nicht mehr beleuchtet, weil man möchte eben mehr den tollen Amuro haben. Und das ist auch okay, nur ist halt das Problem, dass man jetzt immer diesen Spalt dazwischen hat, wie das mir nochmal vorgestellt wurde und wie es dann geworden ist. Und das kann man dann schade sehen und so. Und dann muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, ja, den Organisationsaspekt, auch wenn das am Anfang noch so draufsteht, kann man im Prinzip vergessen in diesem Spin-off. Und ich glaube, da jetzt im Band 2 war es nur ein, zwei Seiten, wo man das vielleicht hinzudichten kann, dass es Organisation gemeint gewesen sein könnte. Und in diesem Band ist es halt nur das Cover. Und nach zwei Bänden, wo das so ist, muss man halt dann auch offen sagen, ja, das ist halt nicht der Fokus von Zero Suit Time und das ist dann halt so. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum sie in der Charaktervorstellung noch Shuichi Akai anbringen. Hier in Band 3 jetzt, weil das finde ich, wie gesagt, passt überhaupt nicht. Sie können, wie du sagtest, die Entwicklung feststellen, ah nee, ist nicht mit Organisation, lassen wir raus, okay. Aber warum dann noch Akai in die Vorstellung jetzt reinbringen? Das wirft ja Ja, das wieder zurück. da hätte eigentlich Elena Miano beispielsweise deutlich besser gepasst, finde ich, weil die auch in diesem Band einen Auftritt hat und zumindest ein bisschen Organisationsthema mit reinbringt. Also ich kann schon verstehen, dass man am Anfang vielleicht geplant hatte, ein Kapitel so, ein Kapitel so und ein Kapitel so zu machen und das immer im Wechsel. Aber wie Lasse schon sagte, dass das eben nicht funktioniert hat und man deswegen davon abgewichen ist und man so ein bisschen ein eigenes Ding draus gemacht hat, so ein bisschen eher diese, ja, Slice of Life Schiene gefahren ist, was ja auch ganz gut funktioniert. Lasse hat ja auch, glaube ich, gesagt, dass der Band, dass er den Band besser fand als die beiden vorherigen Bände und dem würde ich mich auch so anschließen. Also man kommt immer ein bisschen immer mehr in dieses Zero's Tea Time Setting rein und ja, dass jetzt diese ganzen verschiedenen Szenen aus Conan aufgegriffen wurde, das ist auch vermehrt, ist mir zumindest so aufgefallen und das hat mir auch extrem gut gefallen. Aber ich finde auch so ein bisschen Organisationsseite täte dem Manga nicht schlecht. Also, man muss ja nicht unbedingt so sich neue Fälle erspinnen, sondern man kann ja auch von bisherigen Fällen mit der Organisation da eine Vorgeschichte oder eine Nachgeschichte draus basteln, die gar nicht so sehr einen Organisationsbezug hat, sondern so ein bisschen ja auch in diese Slice-of-Life-Schiene reinfährt, wo man dann auch als Conan-Fan so ein bisschen hat, oh ja, Mystery Train und was ist denn danach passiert, so. Dass man da so ein bisschen was hat. Okay, die Vorgeschichte hatten wir im Originalmanga drin, aber irgendwie sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das auch so ein bisschen die Organisationsseite wieder mit einbringt. Vielleicht kommt das ja in Band 4 oder 5. Ja, aber ich finde es tatsächlich auch gut, was dass Zero Suit Time so eine eigene Dynamik bekommen hat, eine eigene Story mit eigenen Charakteren, die auch nicht in der Hauptstory so relevant sind, beispielsweise den Stammgast oder die Stammgästin aus dem Café Poirot. Dass Midori Kuriyama so ein bisschen in den Fokus auch kommt, auch wenn sie hier nur ganz kurz zu sehen war. Und auch, dass Azusa ein bisschen mehr Screentime bekommt, finde ich sehr, sehr schön. Und mit Haro natürlich, dass man ja auch da eine eigene Entwicklung hat. Diesmal auch mit Kasami. Also gefällt mir auch gut. Auch die Mischung in diesem Band war sehr gut, auch wenn die Organisation fehlt. Ja, das ist vielleicht das große Manko dieses Bandes. Ja, viel habt ihr sonst schon erwähnt. Was ich noch hervorheben möchte, ist tatsächlich deutsche Umsetzung. Also mir ist tatsächlich kein einziger Fehler aufgefallen. Okay, es ist nicht so viel Text wie bei Conan, aber doch alles grundsolide. Sogar beim Lettering, ich hatte es zwischenzeitlich mal erwähnt, sehr gut gemacht und wurde sich Mühe gegeben. Also ja, Hut ab auch davor, muss ich mal erwähnt haben, wo wir ja den Conan-Manga auch sonst regelmäßig kritisieren. Ja, also wenn ihr Band 1 und Band 2 habt, dann kauft euch Band 3. Wenn ihr Band 1 und Band 2 nicht habt, dann kauft euch erst Band 1 und Band 2. Was eine Aussage. Ja, gut. Gut, und damit sind wir mit diesem weiteren Band von Zero's Tea Time fertig. Band 3. Der vierte Band wird am 1. Juli 2021 von Egmont Manga in Deutschland veröffentlicht. Zudem werden wir dann auch einen Themenpodcast machen. Und damit haben wir jetzt bald ein halbes Jahr nur mit Zero Tea Time verbracht in Deutschland. Viel Zeit darauf aufgewendet. Ich hoffe, euch haben unsere Ausführungen zu diesem Band gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, verweise noch auf unsere Webpräsenzen. Auf connews.org versorgen wir euch mit den aktuellsten News zu DetektivConnen. Auf connwiki.org findet ihr ein tolles, robustes, deutsches Wiki zum alles rund um DetektivConnen, auch zu Zero Tea Time und zu Magic Kaito und zu Wild Police Story und zu allem, was so in dem Dunstkreis herum schwebt. Im connforum.org könnt ihr euch mit anderen Fans austauschen zu allen möglichen Themen rund um DetektivConnen. Im Con-Forum findet auch aktuell noch, wenn ihr diesen Podcast noch jetzt im Mai hört, der Con-Forum Charakter-Contest statt. Und da könnt ihr dann vielleicht auch mal reinschauen und vielleicht auch noch Amuro anfeuern, sollte er denn noch dabei sein. Zwinker, zwinker, könnt ihr ja mal nachgucken. Wenn ihr nicht so auf Foren steht, sondern eher so ein Discord-Mensch seid, haben wir auch einen Discord-Server für euch mit ganz vielen Mitgliedern, wo ihr euch über alles Mögliche rund um DetektivConnen auch austauschen könnt. Das findet ihr unter connews.org/discord. Da kriegt ihr den Invite-Link für unseren Server. Auf Social Media sind wir auf Twitter, twitter.com/connews, facebook.com/connews, youtube.com/connews, instagram.com/connews. Supporten geht über Amazon Reflink, Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server boostet. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Ciao, danke fürs Zuhören und freuen wir uns gemeinsam auf Band 4 von Zero's Tea Time.